es gibt auch viel Hokuspokus da draußen. Ich habe dieses Gleichgewichtsarmband gerade gegoogelt und ich muss leider sagen, ich hatte zwei davon. Auf jeder Seite eins. Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast. Herzlich willkommen zu einer brandneuen und hochaktuellen Folge des Wechselzone-Podcasts und ich freue mich total, dass heute alle drei Jungs bei mir sind. Hallo Adrian. Hallo. Hallo Lukas. Hallihallo. Und hallo Ludwig. Hallo. Wir haben heute ein volles Programm. Und zwar als kleiner Teaser für das, was später noch in der Episode zu hören ist. Ich habe heute ein paar Fotos in die Wechselzone-Gruppe geschickt mit der Frage, okay Leute, was ist das eigentlich? Wir werden über ein paar neuere Strategien oder Technologien in der Sportwelt und Laufwelt sprechen. Mal schauen, wie das so ausgehen wird. Aber vorher möchte ich erstmal fragen, Lukas, wie geht's dir heute? Was macht's Leben? mir geht's gut, bin nur übelst müde, bin sehr, sehr müde heute. Hoffe, dass ich mit vollem Elan hier trotzdem dabei sein kann. Und ja, ansonsten läuft gerade ein bisschen stressig. Private Gründe so ein bisschen. Ansonsten geht's mir gut. Arbeit läuft, viel zu tun, wie immer. Und warum bist du so müde? Hast du irgendwas gemacht oder einfach nur so grundsätzlich? Ja, ich wollte mal mein Rennrad ein bisschen ausführen. Beziehungsweise ich wollte schon die ganze Zeit mal zur Arbeit fahren. Ja. Also muss man sozusagen, hier ist auch eine sehr belebte Straße vor meiner Tür. Die B256, für diejenigen, die kennen, ist genauso bekannt wie die B49. Und da fährt man normalerweise nicht mit dem Fahrrad drauf und schon gar nicht mit dem Rennrad. Da habe ich mir eine Strecke bei Komoot gemacht, bin dann halt ein bisschen, habe gehofft, dass es so weit fürs Rennrad passt. Hat auch ganz gut gepasst, habe auch jetzt gesehen, es sind ungefähr 15 Kilometer, musste leider einen kleinen Umweg nehmen, weil so bei uns der Hauptweg so ein bisschen die Straße abgefräst wurde. Von daher, mit einem kleinen Umweg habe ich jetzt genau 15 Kilometer bis zur Arbeit gehabt und es war lustig, ja. Außerdem morgens, sau cool, morgens mal ein bisschen Fahrrad zu fahren bei schönem Wetter, weil es einfach... ein geiles Wetter ist und es ist auch ruhig und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt gedacht, es wäre eine rote Katze, es war aber ein Fuchs, der hat mich angeguckt. Ich wollte noch ein Foto machen, aber ich war so schnell an ihm vorbei, dass ich es leider nicht geschafft habe. Oh, wie schön. Ja, aber so die ersten Rennradtouren im Jahr können schon auch gut reinhauen, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich bin ja dann von der Arbeit natürlich auch zurück, einen kleinen Umweg, habe dann nochmal ein paar Höhenmeter geballert. Hier gibt es einen Berg. Für diejenigen, die sich hier in der Gegend so ein bisschen auskennen, von Niederbreitbach bis hoch nach Kurtscheid, da geht es so 350 Höhenmeter, glaube ich, sind das und ein paar Kilometer bergauf, es war lustig. Wollte ich die ganze Zeit schon mal gemacht haben, habe ich das gemacht wieder was von der Bucketliste gestrichen. Mega witzig, ich habe gerade gedacht, du hättest dich versprochen, weil wir haben hier um die Ecke auch ein Dorf, das heißt aber Niederweitbach und nicht Niederbreitebach. Ja, also hier gibt es viele Nieder und Ober, das ist hier sehr, sehr häufig. Ja, und dann auch noch mit der Weiten- und Breitenangabe. Okay. Ludwig, gibt es sowas in Berlin bei euch auch oder was gibt es in Berlin? Bei uns ist ja so, wenn man so, wenn man Richtung Innenstadt läuft, wird es natürlich sehr, sehr lebendig, aber wenn ich bei mir so einen halben Kilometer Richtung Norden laufe, bin ich eigentlich mitten in der Wiese und flaches Land und keine Großstadt-Hektik mehr. Also Brandenburg at its best sozusagen. Und da gibt es viele kleine Ortschaften, die ich weder kenne noch aussprechen kann. Und insofern, ja, sowas Ähnliches gibt es bei uns auch. Ja, und wie geht's dir sonst so? Was macht's Training? Ja, mir geht's gut. Also mir geht's wirklich sehr gut. Es ist ja so ein bisschen schwierig jetzt hier die Zeit darzustellen, wie sie eigentlich ist. Denn wir nehmen jetzt am Donnerstag auf und die Episode erscheint erst ein paar Tage später. Also in Echtzeit sozusagen befinde ich mich jetzt fast genau eine Woche vor dem Grenzenloslauf. Die Hörerinnen und Hörer gerade sind wahrscheinlich unmittelbar davor. Also ich bin wahrscheinlich gerade kurz vorm Start für euch. Für uns bin ich jetzt noch eine Woche davor und ich hatte jetzt am letzten Sonntag den letzten langen, richtig langen Lauf, der sehr gut gegangen ist. 61 Kilometer gelaufen, der aber auch nicht unanstrengend war. Und war relativ warm, war eine relativ anspruchsvolle Strecke, die wir uns da zusammengeklickt haben. Also ich habe das so mit Navi gemacht und auf Strava so eine schöne Route zusammengestellt, die ich vorher auch nicht kannte. Also insofern waren da auch viele Wald und Wiesen und ungepflasterte Wege dabei. Gerade auf dem letzten Drittel ist es richtig heftig geworden, was aber letztendlich natürlich für den Trainingseffekt sehr, sehr gut war. Ich hatte genug zu trinken dabei. Ich hatte genug zu essen dabei. Ja, es war aber schon ganz schön anstrengend. Und ich war auch danach relativ kaputt. Das ging mir zwar gut, aber wenn ich mir denke, dass ich dann noch hätte weitere 100 Kilometer laufen sollen, was ich ja dann am Samstag tun soll, ja, war ich schon ein bisschen, besorgt war ich nicht. Eine Frage aber des Pacings. Genau, das ist tatsächlich das entscheidende Learning aus diesem Lauf jetzt auch. Ich habe mich also schon dazu entschieden, jetzt keine Zeitvorgabe mehr zu machen, weil das sinnlos ist für den ersten 100-Miler und ich will mich jetzt auch nicht totlaufen, ne? Sondern ich will das jetzt einfach so machen, dass ich meinen ersten 100-Miler finishen will in einer guten Zeit und gut ist ja alles, weil es mein erster ist. Und insofern mache ich mir jetzt nicht zu viel Stress. Ich will schon flott laufen, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie ja kurz vom Kreislaufzusammenbruch wie nach dem Wings for Life Run wegen der Hitze war. Also insofern war es doch ein sehr wertvoller Lauf für mich auch nochmal, was so die Justierung angeht, die Zielvorgabe angeht und das Ziel ist definitiv einfach, den FKT abzulaufen und nachdem die FKT-Zeit ja momentan allerdings self-supported bei, ich glaube, 23 Stunden ist, das sollte ich schaffen. Aber alles andere, es geht mir jetzt erstens ums Debüt hauptsächlich und da eben gut durchzukommen, sodass man halt dann nicht 2 Wochen im Bett liegen muss. Ja, also insofern cool. Freue ich mich drauf. Aber ich weiß auch, also ich habe noch mal ein bisschen mehr Respekt bekommen, ehrlich gesagt, durch diesen Testlauf jetzt. Weil es ist schon deutlich länger, als ich bisher je gelaufen bin. Ja, freue ich mich drauf, aber habe auch ein bisschen Angst. kann ich verstehen, aber so muss es sein, genau. Ich bin guter Dinge, dass du es schaffst, Ludwig. Also du bist schon eher einer der Menschen, denen ich das auch zutraue, 100 Meilen zu laufen. Was mir jetzt gerade noch, was ich mich noch gefragt habe, was heißt, du hast genug getrunken? Wie viel Liter hast du bei 61 Kilometern getrunken? Und wenn es mehr war, als du tragen konntest, wo hast du aufgefüllt? Ja, also ich hatte Heiko Gott sei Dank wieder dabei. Ah, ja, okay. Das war also auch gleich ein Testlauf für Begleitung und so weiter. Und wir haben festgestellt, also ich bin ja jemand, der beim Laufen ohnehin nicht so viel spricht, gerade bei den anstrengenden langen Dingen nicht. Und wir haben festgestellt, ich werde mich nochmal zusätzlich zurücknehmen beim Sprechen. Also ich habe dann einfach meinen Live-Podcast dabei, aber ich antworte nicht. Die kostbare Spucke. Genau. Ja, und vor allem, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass bei einem 100-Miler ungefähr 5% Hirnmasse schrumpft. Also das Gehirn einfach definitiv sehr viel Energie braucht und da muss man nicht zusätzlich auch noch reden und sowas und nachdenken und reagieren. Ja, also Heiko. Da muss man Kraft sparen. Der arme Heiko, ich weiß schon, aber ich habe schon gesagt, der soll sich halt einfach Musik mitnehmen oder Podcast oder so. Der kann ja neben mir was hören. Also egal, es geht nur darum. Du läufst, er fährt Fahrrad, ihr habt beide Kopfhörer auf den Ohren und sprich kein Wort miteinander. Ich tue keine Kopfhörer rein bei Wettbewerben, das mache ich ja nicht. Ja, genau, aber das ist jedenfalls, da muss ich auf jeden Fall echt Kräfte sparen. Und ich hatte, um deine Frage zu beantworten, ich habe, glaube ich, knapp 2 Liter getrunken. Also ich hatte Maltodextrin-Pulver dabei, das eigentlich habe ich komplett getrunken. Ein bisschen Wasser hinterher, aber eigentlich ganz wenig nur noch, also ungefähr 2 Liter. Und gegessen habe ich 2 Gels und 1/2 Cliff Bar Peanut Butter. Krass. Also das war auch ganz lecker. Crazy, crazy. Und ich habe aber gut gefrühstückt vorher. Ich habe gut gefrühstückt vorher. Also eine große Schüssel Müsli und ein Goldsaftbrot. Also mein Standard-Wettbewerbsfrühstück. Ja. Schon mal richtig vorbereitet. Mega gut. Ja. Wie sehr beschäftigst du dich mit dem Wetter? Eigentlich gar nicht, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Also ich muss halt auf alles irgendwie vorbereitet sein, aber also Wetter, ehrlich gesagt, man spricht ja die ganze Zeit über das Wetter, aber so wirklich ändern kann man es ja nicht, deswegen ist es mir letztendlich dann schon egal. Ne? Also ich muss mit allem klarkommen, ich kann es mir nicht aussuchen. Ich bin schon eigentlich jemand, der lieber bei gutem Wetter läuft weil halt ich finde die Atmosphäre dann irgendwie auch besser und irgendwie macht es auch gleich gute Laune, wenn du morgens aufstehst und die Sonne scheint. Aber natürlich sind 26 Grad und pralle Sonne jetzt nicht nur Spaß, ne? Also, aber ich bin eigentlich nicht jemand, der irgendwie jetzt groß mit dem Wetter plant. Also, ja, ich verschwende da nicht zu viel Energie damit. Ich versuche das zu regeln, was ich selber regeln kann. Ich bin ja eh nicht das allergrößte Organisationstalent, das an alles denkt, sondern ich versuche immer so zu reagieren, wie die Sachen halt fallen. Insofern spielt das Wetter jetzt erstmal keine Rolle. Ich hoffe, dass es halt nicht durchregnet, weil das wäre halt ein bisschen ungemütlich für die Klamotten. Oder gewittert, da sollte man aber nicht laufen. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also gerade so Abendgewitter, da muss ich sagen, das wäre nicht so schön. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das stimmt. Ja, ansonsten Schnee wird es wahrscheinlich nicht geben. Man weiß es zwar in diesen Zeiten nicht so recht, aber das kann ich jetzt, glaube ich, ausschließen. Wind hoffe ich natürlich auch nicht, weil ich ja Wind hasse. Aber ansonsten kann eigentlich alles kommen, was will, außer eben Gewitter muss nicht sein. Es wäre aber für ein Bild für die Götter, wenn der Heiko so zwei Regenschirme auspacken würde und so herfahren würde. So ein Riesenschirm. Ja. Es gibt ja aber auch diese Dinger, ne, die man sich so auf den Kopf zieht und wo dann, ja, sowas müssen wir dem Ludwig noch irgendwie zukommen lassen. Ja, das stimmt. Cool. Oder ich laufe auch mit so einem Zelt um mich herum. Keine Ahnung. Also die größte Angst habe ich bei solchen Sachen eigentlich eher vor eben so Reibung durch Klamotten oder Schuhe, ne? Also irgendwie Blasen oder wenn man sich irgendwas aufreibt oder so und das dann ein bisschen blutig wird. Das mag ich natürlich nicht so gern. Wer mag das schon? Aber das ist das eigentliche Problem bei Regen. Ach, ich finde Regen beim Laufen eigentlich sonst gar nicht so schlimm. Ja, eigentlich ist das auch mal ganz geil. Vor allem, wenn es so warm ist. Also wenn es über 20 Grad ist, dann ist es ja eigentlich fast Segen, wenn du gute Klamotten anhast. Ja, ich mag zum Beispiel total gern bei so leichten Niesel zu laufen. Nieselregeln zu laufen. Ja, so. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil die Stimmung meistens ganz schön ist. Es sind keine Leute auf der Straße. Und du bist halt nicht komplett durchnässt von Anfang an. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre zum Laufen. Ja, apropos Regen und so, Adrian, wie geht's denn dir? Mir geht's gut. Erstaunlicherweise geht's mir wirklich sehr gut. Also kann ich nicht anders behaupten. Also Regen hatte ich gestern genug, mehr als genug. Auch ein kleines Gewitterchen. Alles gut überstanden. Obwohl, ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich auch Angst um meine Gesundheit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, du hast dazu ja auch einen Einspieler mit dem Lukas gemacht und ich würde sagen, da hören wir doch jetzt einfach erstmal rein. So, hallo, heute ist der Mittwoch, 9. Juni. Ich befinde mich momentan auf der Autobahn A5 Richtung Alsfeld und ja, genauer gesagt fahre ich zu meinem ersten Orbit für dieses Jahr, den Big Bang Orbit in der Hessischen Rhön. Meine Tour startet in Niederaula, das ist in der Nähe von Bad Hersfeld. Das ist der nächste Punkt von mir oder der Punkt, wo ich am schnellsten auf der Strecke bin. Auch ein Städtchen, was ich auch kenne, weil mein Onkel dort wohnt. Von daher ist mir die Strecke nicht unbekannt. Ich muss sagen, die Autobahn ist wirklich sehr angenehm frei. Also ich kenne die A5 Richtung Frankfurt schon mal ganz, ganz anders. Aber das soll ja heute nicht das Thema sein, sondern tatsächlich die Orbits. Ich habe mir gedacht, ich werde über den Tag verteilt ein paar Sprachnachrichten aufnehmen und so ein bisschen von meinen Tageseindrücken erzählen. Und anfangen möchte ich halt damit, zum einen mit dem Wetter, gerade im Bereich oder in der Region zwischen Bad Hersfeld und Fulda war das Wetter letzte Zeit sehr, sehr, sehr durchwachsen und es gab ja schon einige auf dieser Big Bang Orbit Strecke, die das aufgrund von unwetterartigen Schauern und Gewittern abbrechen mussten. Ich hoffe nicht, dass mir das heute auch passiert. Ich hoffe, ich komme heile durch. Ich sag mal so, ein Regen geht ja noch, aber ja, irgendwie Gewitter, da wird es ja schon ein bisschen blöder, ne? Da ist ja dann auch natürlich kein Weiterfahren mehr möglich und hoffentlich befinde ich mich zu dem Zeitpunkt nicht im Wald. So viel zum Wetter. Also ab dem morgigen Donnerstag soll das Wetter deutlich besser werden und am Wochenende werden bis zu 30 Grad gemeldet. Aber ich habe mir den Mittwoch ausgesucht, weil ich heute und morgen frei habe. Und den morgigen freien Tag würde ich halt einfach zur Regeneration nutzen, bevor ich dann halt Freitag bis Sonntag wieder arbeiten muss. Genau, deshalb der Mittwoch. Punkt 2, Fahrrad. Ich habe auch in meinem Blogartikel mal einen Artikel erwähnt, dass ich mit dem Mountainbike fahre. Und das wäre auch tatsächlich, bis gestern Nachmittag war ich tatsächlich davon überzeugt, mit Mountainbike zu fahren, aber habe mich dann tatsächlich umentschieden. Ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe damit ein Risiko ein. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Strecke aufgrund des Wetters schon recht matschig ist und ich mit dem Mountainbike da eigentlich besser in Anführungsstrichen durchkommen würde. Aber so wie es aussieht, werde ich am Wochenende mein Bike, mein Gravel-Bike verkaufen. Ich habe es ja zum Verkaufen quasi freigegeben und es haben sich ja einige gemeldet und da wird jemand am Wochenende kommen, sich das Ding angucken und mal schauen. Und deshalb, es ist ja jetzt irgendwie so eine emotionale Entscheidung, wenn man das so sagen kann, weil ich einfach mit dem Gravelbike auf jeden Fall eine Orbit-Tour drehen will. Wer weiß, wann ich meinen nächsten Gravelbike mir hole, ob das jetzt in einem Monat ist oder erst einen halben, weiß ich nicht. Von daher bleibt mir für die nächsten Wochen dann eigentlich nur der Mountainbike erhalten. Aus diesem Grund habe ich mich dann tatsächlich für den Gravelbike entschieden. Ob das jetzt die gute Entscheidung war oder nicht, werden wir sehen. Aber das ist ja auch das Problem mit der Wahl. Ne? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und das war tatsächlich schon ein bisschen Qual am gestrigen Tag, weil ich einerseits schon sehr gerne mit dem Gravelbike unterwegs sein wollte, andererseits aber schon davon ausgehe, dass die Streckenverhältnisse nicht einfach sind. Und deshalb war das so ein Hin und Her. Gut, in ein paar Stunden sind wir schlauer und dann wird sich rauszeigen, ob die Entscheidung gut, schlecht oder wie auch immer war. Ich werde mich auf jeden Fall, wie gesagt, im Laufe des Tages melden. Und bin jetzt kurz vor Asfeld und werde mich dann irgendwann von der Strecke melden. Bis dahin. Hallo und damit herzlich willkommen zu unserem Bike-Einspieler mit Adrian. Hallo Adrian. Hallo. Wir haben dich ja schon gehört, wie du die erste Aufnahme von deiner Sprachnachricht, von vielen Sprachnachrichten, die du aufnehmen wolltest. Genau. Naja, ich habe so mit 4, habe ich gesagt. Ich nehme so 4 bis höchstens 5. Ich wollte es aber nicht übertreiben mit. Ja. Auf jeden Fall sollte alles ein bisschen anders kommen, aber ich glaube, dazu kommen wir später ein bisschen näher. Aber du hattest ja schon im Vorfeld auch ein bisschen gesagt, dass du das Wetter ein bisschen beobachtet hast und gehofft hast, dass es ein bisschen beständiger bleibt, diesen Tag, den du dir ausgesucht hast. Aber mit welchen Erwartungen bist du denn an diesen Orbit, Rhön-Orbit, gell? In der Big Bang, hessischer Rhön-Orbit. Genau, hessischer Rhön. Wolltest du ja machen oder hast du ja angefangen, mit welchen Erwartungen bist du denn da rangegangen? Also was hast du dir vorgenommen? Hast du eine Zeit, die du machen wolltest? Wolltest du es locker angehen oder erzähl mal, wie war denn dein Plan? Also mein Plan war auf jeden Fall, den Orbit zu Ende zu bringen. Ne? Nach letzten Jahr bei dem hessischen Orbit war das Ziel Nummer 1, den zu Ende zu bringen. Also zeitmäßig habe ich mir nichts vorgenommen. Ganz im Gegenteil, ich habe schon recht Respekt vor der Strecke gehabt, weil die ist ja nicht ohne, mit 3000, knapp 3200 meine ich, ne? Höhenmetern auch ordentlich was dabei, ne? an Bergen. Und eigentlich im Endeffekt ein reines Auf und Ab. Ne, und von daher, ich habe mir gedacht, okay, die Steigung, die Berge gehst du mal wirklich mit Bedacht an, ne, versuchst nicht zu überzocken und dann versuchst du mal so bergrunter, beziehungsweise so in den wenigen kurzen flachen Passagen auch noch so ein bisschen Tempo zu machen, was eigentlich ganz gut geklappt hat. Also ich muss sagen, also der Plan ging auf, ja, aber das Ziel Nummer eins war auf jeden Fall, ein Orbit zu Ende zu bringen, und ich war mir wirklich ganz sicher, dass das auch der Fall sein wird. Ja, du hast ja gesagt, dass du in Niederaula angefangen hast. Sogar noch ein bisschen kurz davor, also Niederjossa, das ist kurz vor Niederaula. Ich habe das halt ausgesucht, weil da in Niederjossa so ein großes Industriegebiet ist, wo man eigentlich ganz gut parken kann. Ja. Da hast du keine Probleme mit Parken. Und genau an diesem Industriegebiet geht ja auch der Orbit vorbei, also besser geht's nicht. Ja, du stellst dich mit dem Auto direkt an die Strecke. Kannst du ohne Probleme parken, ne? Das, ohne jetzt irgendwie Bedenken zu haben, irgendwie abgeschleppt zu werden oder so. Das hat gepasst. Ja, da muss man sich ein bisschen erstmal vorher schlau machen, wo genau will man starten. Ja, und wenn man beim Start starten will, wo will man parken? Weil das Auto steht ja ein paar Stündchen da. Da kann man ja in einer größeren Stadt, wo es ja meistens auch losgeht, ist es ja auch nicht so einfach das Auto irgendwo stehen zu lassen. Ne? Ja, in Fulda wäre es natürlich kritischer. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und du bist ja dann quasi direkt von der Strecke los, vom Auto direkt losgefahren. Und was hast du so, wie waren so deine ersten Eindrücke? Hast du es ein bisschen langsamer angehen lassen oder hast du, ich weiß nicht genau, wie die Strecke verlaufen ist, hast du schon die ersten Berge direkt vor der Nase gehabt oder? Ja, so die ersten 4 Kilometer von Niederjossa nach Niederaula, die waren flach. Und danach ging es los im Endeffekt. Ne? Also so quasi von Niederaula fährst du da in so ein Waldstückchen und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ne? Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter. Aber das war alles recht angenehm. Ne? Die Temperaturen waren noch sehr angenehm an dem Morgen. Ich bin sogar noch mit Ärmeligen und mit einer Weste gefahren, weil es doch schon so ein bisschen frisch war. Aber das habe ich dann relativ schnell wieder ausgezogen. Und eigentlich so die ersten 20, 30 Kilometer lief das wirklich ganz gut dahin. Ne? Ich muss nochmal Schritt zurück zu dem Wetter, wo du anfangs so ein bisschen das erwähnt hast und in dem Einspieler ich auch vom Wetter spreche. Im Vorfeld, also das war letzten Mittwoch, ne, den Mittwoch, oh Gott, ich weiß gar nicht, was war das für ein Tag, 9. glaube ich, nee, war, ist egal, aber der 9. Tatsache. Auf jeden Fall haben die halt angesagt, dass es ab 16 Uhr zwischen Fulda und Bad Hersfeld gewittern soll. Und mein Ziel war, bis oder vor 16 Uhr in Fulda zu sein, weil dann bist du safe. Ne? Also wenn du in Fulda bist, dann hast du ja auch die meisten Wälder durch. Zumindest glaubte ich, dass du von der Landkarte so zu sehen. Und nach Fulda kommen eigentlich sehr viele Ortschaften so relativ dicht aneinander. Und von daher habe ich mir gedacht, okay, Fulda 16 Uhr ist Pflicht. Ne? Das war so mein Ziel. Ja, und wie gesagt, also so die ersten 20 bis 30 Kilometer, die gingen wirklich sehr cool. Das Einzige, was halt da war, ich weiß jetzt nicht genau, das musste auch irgendwie so in den ersten 30 Kilometer gewesen sein. Also war es relativ anfangs typisch für den Scouter Ante, hat er sich da mal eine fiese Geschichte einfallen lassen. Und zwar, du fährst im Wald und dann musst du einfach mitten ins Gebüsch. Also ich bin an der Stelle 2-3 Mal vorbeigefahren, weil ich habe mir gedacht, das konnte wohl jetzt nicht wahr sein, oder? Dass wir jetzt da rein müssen. Und das war wirklich voller Brennnesseln und voller irgendwelche, weißt du, Unkraut. Und man hat aber schon die Spuren der anderen Fahrer gesehen und da hast du gedacht, okay, alles klar, ne? Also hier bin ich richtig. Aber war schon, ja, sowas kennen wir auch schon vom letzten Jahr. Ne? Das gab es auch schon mal im letzten Mal auf der Hessen-Orbit-Strecke. Genau, aber außerdem, bis dahin waren die Strecke, aber eigentlich auf der ganzen Strecke, die ich gefahren bin, waren die Strecke recht breit, ne? Waldautobahnen, also sehr gut zu fahren, also schon sehr gravelgerecht, muss man auf jeden Fall sagen. Und die Strecke, ja, also die Strecke rollte gut, die Strecke fuhr sich gut. Die Zeit ging gut dahin. Es gab auch einiges zu sehen auf der Strecke. Es lief. Wie war denn so der Bodenbelag? Du hast ja gesagt, im Vorfeld hat es ja schon öfters ein bisschen da geregnet oder gewittert. Also war das schon ein bisschen ein bisschen matschig? Also stellenweise auf jeden Fall. Gerade so, das dann wiederum so bei ich glaube, das war bei Friedewald war das da. Danach kommt so ein Säulingswald, heißt das. Da waren, glaube ich, so einige Passagen, die waren schon sehr unterspült. Ne? Und da waren sehr viele so dicke Steinbrocken mit runtergespült worden. Und so eine Steigung musste ich tatsächlich einfach das Bike hochschieben, obwohl es gar nicht so steil war. Aber es war einfach nicht so fahren, ne? Weil da so viel Geröll und so viel Sand so runter gespült worden ist, dass das einfach sehr schwierig zu fahren war. So musste ich so ein kleines Stückchen schieben. Aber du hast es immer wieder mal gemerkt, ja, dass um Fulda herum, Bad Hersfeld, so die Ecke da so richtig gewittert hat die letzten Tage. Hm. Ja, du hast dich ja für den Graveler entschieden. Ich habe mich fürs Gravelbike entschieden, ja. Ich habe ja auch jetzt im Einspieler auch erklärt, warum. Ja, wie bist du so im Nachhinein zufrieden mit deiner Wahl? Sehr gut. Für die Strecke meine ich jetzt, also für die Strecke nicht. Ja, würde ich jetzt nochmal machen. Also gerade jetzt, ne? Jetzt sind die letzten Tage waren sehr heiß, ne? Die Strecke wird jetzt richtig trocken gewesen sein. Weil tatsächlich war es später so ungefähr bei Kilometer zwischen Kilometer 70 und 90, aber dazu kommen wir später, war die Strecke, also waren die Berge sehr steil. Ne? Und da war, du bist ja teilweise im tiefen Wald gefahren. Und da war es dann wirklich sehr, sehr matschig. Also da sind meine Räder ziemlich durchgedreht. Also ich bin mit den Gravel King Panaracer Reifen gefahren, sind 38er Reifen, wenn das jemand was sagt, also von der Marke her. Also da ist zwar Profil drauf, aber da ist jetzt relativ wenig Profil. Also die rollen ganz gut und ich bin damit sehr zufrieden. Aber bei solchen Bedingungen, wie es da teilweise vorherrschten, waren die Reifen schon ganz klar ein bisschen überfordert. Und da musste ich tatsächlich doch öfter mal, da gerade in dem Abschnitt, so gerade bei, ich weiß nicht, ob du die Strava-Aktivität aufhast, also gerade so zwischen Kilometer 80 und 90, also da geht es ordentlich zur Sache. Das ist dann wiederum in Thüringen. Da musste ich auch stellenweise schieben. Ja, mal bezogen auf das, was später noch kommen, folgen sollte. Was hast du denn so als, ich würde sagen, Highlight für dich selber so ein bisschen rausgenommen für die Stellen, die du bisher befahren hast, sage ich jetzt einfach mal. Also da gibt es ja auch auf der Seite ein paar Highlights, aber ich glaube, das definiert ja jeder so ein bisschen für sich selber. Hast du so, sag mal, so ein paar coole Ecken gesehen? Ja, definitiv. Also ich würde sagen, die ganze Hessische Rhön ist wirklich sehr schön. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, ne, also die Strecke hat mir besser gefallen als die letztjährige um Frankfurt herum. Zum einen, zum anderen, wie gesagt, fährt man halt nach in Thüringen auch eine gute 15, 20 Kilometer, sowas um den Dreh. Also man fährt auch mal Thüringen rein, Hessen rein, Thüringen raus, also und umgekehrt, weißt du, also das wechselt mal so, gerade so zwischen, wo ist es dann, Geisa ist da, Tann, Rastorf, und bevor man da so richtig Richtung Fulda dann wieder rüber biegt, da wechselt man immer wieder so zwischen Thüringen und Hessen. Und ich muss sagen, die Strecke in Thüringen hat mir sehr gut gefallen, also war wirklich teilweise hammerhart, aber wirklich sehr schön zu fahren. Also auch wirklich schöne Gegend. Also sehr, sehr, hat sehr guten Eindruck hinterlassen. Du fährst ja auch teilweise so, ne, am Point Alpha bist du dann fest, stellenweise auch entlang der ehemaligen Grenze, bevor du dann halt nach Thüringen runterfährst. Genau, also zu sehen gibt es da auch schon einiges, ja. Mhm. So, wir sind jetzt, sagen wir mal, bei Kilometer 60 ungefähr, weil gleich machen wir unseren zweiten Einspieler. Da hast du noch mal ein bisschen was dazu erzählt. Bis dahin, wie viele Leute bist du begegnet? Schon ein paar. Hier und da so ein paar Gassigeher mit den Hunden sind mir entgegengekommen. Und was da halt ist in der Gegend, aber jetzt frag mich nicht, wo das genau war, die bauen da sehr viele Windräder. Und da waren die schon zugange. Und teilweise musste ich wirklich da über so eine Baustelle drüber hüpfen. Da haben die mir auch gesagt, hey, stopp, jetzt über drüber springen. Ja, also da sind die ganz gut zugange und am Arbeiten, aber ja, doch schon. Also einige waren da schon unterwegs. Na gut, dann lass uns doch mal deinen zweiten Sprachaufnahme von zwei hier mal raushauen und dann reden wir mal, kommen wir mal zu den harten Fakten danach. So, viel Spaß. So, Kilometer 65, 3 Stunden 40 und die Uhr läuft unerbittlich weiter. Ich habe die Autofunktion oder Autostoppfunktion ausgeschaltet, weil beim Orbit halt ne, die Bruttozeit zählt. Ja, soweit läuft's, muss ich sagen, ganz gut. Die Strecke lässt sich gut fahren. Die Beine sind soweit ganz okay. Die Steigung, boah, die haben hier und da schon ganz schön in sich. Ich habe bis jetzt 1212 Höhenmeter. Da noch nicht mal die Hälfte. Also da kommt noch einiges auf mich zu, aber ja, soweit keine Klagen. Die Strecke war wirklich nur stellenweise hier und da so ein bisschen von den Regen der letzten Tage so unterspült. Also eine Steigung gab es, wo ich wirklich schieben musste. Da waren sehr viele dicke Steine, dicke Brocken, die runtergespült worden sind, so dass ich da einfach mit dem Fahrrad nicht mehr richtig fahren konnte. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, das ganze Unterfangen macht soweit Spaß. Das Wetter hält sich hier und da, paar kleine dunkle Wolken, aber die Sonne überwiegt und ja, schwül ist es. Das ist das Einzige. Es ist sehr schwül, aber mal schauen. Solange es nicht regnet, ist alles okay. Und ja, bin gespannt, wie es weiterläuft. So, und das war Adrian noch sehr erfreut, sagen wir mal, über die Strecke, was er bis dahin erlebt hat. Aber pass auf, der Knüller war der, dass kurz nach der Rast fahre ich so, ja keine Ahnung, lass es mal 200 Meter sein, fahre ich so, weil ich habe da so in so einem Wald, da war eine Bank, ne, da habe ich halt die Rast gemacht und dann fahre ich mal aus dem Wald raus, ne, da war der Wald schon zu Ende, 200 Meter und da kommt direkt Point Alpha. Dann denke ich mir, okay, also das Stückchen hätte ich auch nochmal fahren können, hätte da Pause machen können, aber gut, da war Zeit für ein schnelles Foto und dann bin ich weiter gedüst. Ja, das ist ein bisschen natürlich ärgerlich, weil man ja dann schon Pause gemacht hat, dann will man jetzt nicht noch mehr Zeit vergeuden. Ja, das ist dann halt. Aber irgendwann muss man ja Pause machen. Wie viele Pausen hast du dir vorgenommen? Also hast du. Oh, weil, ne, da habe ich mir gar nichts vorgenommen. Ich wollte einfach mal gucken, wie ich mich fühle und habe das davon abhängig gemacht. Und wie gesagt, die erste Pause war ja bei Kilometer 60. Und ja, ich habe hier und da mal eine kurze Pinkelpause gemacht und halt habe dann währenddessen, also beziehungsweise danach, habe mich dann nochmal schnell Gel reingedrückt und dann ging es halt weiter. Also ich habe extra mein Camelback dabei gehabt mit einer 2,5 Liter Trinkblase dabei, habe dazu noch eine Flasche Wasser gehabt, Gels eigentlich so, dass ich wirklich so für die ersten, ja, also für die ersten 70 Kilometer Zeug dabei hatte, es vielleicht sogar länger, aber ich wollte bei Kilometer 70, ich glaube bei Kilometer 70 war das, wollte ich mich dann auch verpflegen. Da kam nämlich so eine Bäckerei, da konnte man nochmal Flaschen auffüllen, die Blase auffüllen und da könnte ich mir noch was beim Bäcker holen und dann ging es weiter. Und der nächste größere Stopp sollte tatsächlich dann bei Fulda sein. Ja, so weit sind wir ja jetzt noch nicht, denn ja, ich habe dir dann auch irgendwann mal geschrieben, wie es so läuft. Da hast du mich so ein bisschen mal auf dem Laufenden gehalten. Leider kamen dann so irgendwann die schlechteren Nachrichten eingetrudelt. Und zwar kamst du doch nicht rechtzeitig in Fulda an. Sagen wir mal, wie es ist. Ich kam nicht rechtzeitig in Fulda an, ja, weil der Regen, der hat schon relativ früh eingesetzt. Also ich würde sagen, so ab, ich weiß nicht, lass es mal zwischen 14, 15 Uhr gewesen sein, da hat schon richtig angefangen zu regnen. Also es gab so, ich wurde so 2 bis 3 Mal nass, also so richtig nass, dann hat es mal wieder kurz aufgehört, ne? oder ich habe halt die Richtung gewechselt, wie auch immer, ne? Auf jeden Fall hat der Regen mal kurzzeitig aufgehört, dann habe ich wieder einen Regenguss abbekommen, so dass ich zu diesem Zeitpunkt, das war, lass es mal so, ja, auch so irgendwas zwischen Kilometer 190, 100, 105 gewesen sein, da war ich schon, da bin ich schon gut nass geworden. Ne, und das hat eigentlich nicht mehr aufgehört. Und der Himmel, der wurde halt immer dunkler und dunkler. Und ja, ja. Da bist du so ein bisschen auch an der Grenze der Wetterfront gefahren. Irgendwann holt sich dann natürlich auch ein. So, und dann ist natürlich das Highlight des Rennens passiert. Und das Highlight, ja, wenn man das so sagen kann. Ja, du kannst auch Lowlight sagen, wenn du willst. Würde den dementsprechend auch passen. Aber du hast mir dann irgendwann auch mal geschrieben, als du dann so auf dem Heimweg warst, dass du schon dich gar nicht mehr trainieren kannst, weil du deine letzten Platten hattest. Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Also ich hatte wirklich Ewigkeit keinen Platten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja auch so ein bisschen drauf ankommen lassen, ne? Weil ich wollte wirklich, ich habe diese Gewitterfront da gesehen. Ich habe mir gedacht, okay, du musst hier aus diesem Wald raus, ne? Du musst irgendwie, keine Ahnung, ne, irgendwo in ein Dorf, wo man sich irgendwo was drunter stellen kann. Das ist mir leider nicht gelungen, ne? Weil ich bin da wirklich, wenn du das siehst, so die letzten Kilometer, die ich gefahren bin, so zwischen Kilometer 105, 110, 115, geht es ja eigentlich nur noch abschüssig bergunter. Und ja, teilweise waren die Strecken auch sehr, sehr, sehr ja, mit dicken Steinen, dicken Brocken versetzt. Und ja, da hat es mich einfach erwischt, ne? Da gab es ja richtig einen Durchschlag. Ich habe halt gemerkt, wie die Felge da so richtig aufgesetzt hat auf den Stein, und da wusste ich, okay, wenn das gut geht und dann kurze Zeit später bin ich nur noch auf der Felge runtergerollt. Und ja, ich meine, ich erzähle das, ich meine, ich kann das jetzt schon mal vorwegnehmen, also wir machen den Einspieler, nachdem wir die Episode mit Tabea und Ludwig aufgenommen haben, sodass ich auch im Podcast gleich nochmal kurz darüber erzähle, aber ja, hier passt es einfach nochmal ganz gut. Ne? Ich muss tatsächlich sagen, also da hatte ich, also zwei Sachen waren mein Problem, das Gewitter, ne? Weil du willst ja nicht im Gewitter im Wald stehen. Und zum anderen wurde mir innerhalb der kürzesten Zeit sehr, sehr kalt. Ne, weil ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon ganz gut durchgenässt worden bin durch den immer wieder aufkommenden Regen. Sodass danach kam ja noch mal richtig heftig Regen mit Donner im Hintergrund. Und ja, dann stehst du da und versuchst den Reifen runterzuziehen. Zieht es dir eins ab, die Finger sind kalt wie Sau. Ja, das war halt ein bisschen blöd, ne? Das war halt alles auf die Schnelle, und halt so in dieser Hektik habe ich wahrscheinlich den Schlauch so ein bisschen ja, verdreht, wie auch immer, und habe den nicht mehr aufgepumpt bekommen. Ja, aber zu der Zeit wusstest du ja noch nicht, was passiert ist, sondern hast einfach noch nicht aufgepumpt bekommen, warst ein bisschen verzweifelt. Ja, schon ein bisschen, ne? Und dann das Nächste, was war, okay, du bleibst hier jetzt nicht stehen, ne? Dir ist einfach zu kalt und das Gewitter kommt auf. Okay, jetzt ich gehe jetzt einfach mal hier die Straße weiter runter und versuche mal in Bewegung zu bleiben, mal gucken, was da noch kommt. Und zum Glück kam, ja, also so einen knappen Kilometer musste ich noch laufen, und dann kam irgendwann im Regen, ja, und mit dem, wie gesagt, die dunklen Wolken, die waren halt immer krasser, also, oder die kamen halt immer näher, ja, dann kam halt ein Bauernhof, und der ältere Herr war wirklich sehr, sehr zuvorkommend. Ich mach's wirklich ganz kurz, weil, ne, wir erzählen das Gleiche nochmal gleich. Nee, ist okay, ich meine, im Endeffekt kannst du das ja hier erzählen, du hast ja den anderen beiden sozusagen erzählt, im Gespräch ja nochmal ein bisschen, also nochmal ein bisschen drüber reden können, also kannst du ja gerne nochmal hier ein bisschen darüber auch ausführlich hier reden, weil ich finde, das ist schon sehr erwähnenswert. Ja, vor allem, ne, und das habe ich ja auch gesagt dann im Podcast, also es ist wirklich, wenn es drauf ankommt, es gibt Leute, die sind wirklich für einen da, ne, weil der ältere Herr hat dann direkt gesagt, hey, ich kann dir jetzt so irgendwie nicht helfen, aber ich kann dich zum nächsten Radladen fahren. Ja, und da war ich wirklich auch irgendwie sehr froh darüber, weil aufgepumpt hätte ich es nicht mehr bekommen, den Reifen, oder ich hatte ja auch gar keinen Nerv mehr dazu. Und ja, dann war ich halt in einem Radladen, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich, okay, aufgrund des Wetters und aufgrund, dass ich jetzt irgendwie gute 10 Kilometer weit weg bin von der Strecke, war es das für mich. Hm. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber natürlich auch, ich würde mal sagen, Glück, oder? Also wirklich Glück, dass du an dieser Stelle warst, weil ich kann mir vorstellen, es gibt Stellen, da hättest du wahrscheinlich nochmal 5 Kilometer laufen können, bevor du jemanden getroffen hättest. Es hätte auch ganz dumm laufen können, ne? Und ich habe wirklich teilweise richtig, ja, ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, so von wegen, okay, wenn du jetzt hier unterkühlst oder keine Ahnung, wenn da jetzt richtig Gewitter kommt und so, ne, und jetzt und du jetzt irgendwie kilometerweit noch hier im Wald laufen musst, dann ist es richtig, kann es ja auch richtig dumm ausgehen. Ich meine, jetzt im Nachhinein, weißt du, wenn wir jetzt hier bei einem schönen warmen Wetter im sicheren Trockenen sitzen, dann klingt das alles so ein bisschen larifari, aber in dem Moment selbst habe ich mir gedacht, also das ist irgendwie so total unwirklich, das passiert jetzt gerade nicht, oder? Also das war irgendwie überhaupt nicht zu greifen, die Situation. Ja, und man denkt, was hat man getan? Ja, ich meine, es lief so alles nur gerade ganz gut und dann dreht sich es von Augenblicken. Ja, aber komischerweise habe ich darüber es viel später nachgedacht. Also da in dem Moment selbst gar nicht. Also da war, selbst in dem Radladen, da war das für mich alles vielleicht nicht egal, aber jetzt gar nicht so präsent. Also es hat jetzt keine große Rolle gespielt. Also mir war vor allem mega scheiße kalt und in dem Radladen gab es ja auch noch zwei gute Seelen, die mir weitergeholfen haben. Aber dazu erzähle ich jetzt gleich nochmal was im Podcast. Da könnt ihr da nochmal reinhören. Das will ich jetzt gar nicht ausbreiten. Aber ne, auch da muss ich sagen, also schon Wahnsinn, wie ein Leute dann halt in Notsituationen schon zur Hand gehen. Ne? Das war schon wirklich mega, mega cool. Ja, das ist doch aber auch mal ganz schön, wenn man dann in so einer Notlage ist, dass dann einem geholfen wird. Und sagen wir es mal so, wie es ist. Also das ist, wenn man selber nicht in Situation ist, weiß man, glaube ich, gar nicht, wie dankbar man dann sein kann. Aber ich habe mir da auch schon gedacht, als du das erzählt hast, dass es ist ja auch gut, sage ich mal, zu helfen, weil es wirst du, wenn du jemanden in der Situation siehst, dann halt auch vielleicht nächstes Mal anhalten und fragen, alles okay, so, weißt du, anstatt zu denken, naja gut, der kommt doch klar oder so. Ja. Das habe ich nämlich auch hin und wieder mal denkt, wenn da jemand vielleicht auch da saß oder so, einfach gedacht, dann gut, der wird jetzt Pause machen. Aber vielleicht wäre vielleicht mal ein kurzes alles okay auch mal ganz wichtig. Definitiv. Es geht ja so ein bisschen in die Richtung von LLE, die haben sich in der letzten Episode auch drüber unterhalten, so von wegen anderen helfen und so, weil der irgendwie Niklas gesagt hat, die Radfahrer sind die freundlichsten Menschen, die es gibt. Ja, ich glaube, wenn du auf dem Fahrrad bist, ist das schon ein bisschen was anderes, als wenn du zu Fuß bist, ne? Weil ich meine, wenn du jetzt irgendwie 100 Kilometer weit von zu Hause weg bist und da auf einmal einen Platten hast und vielleicht sogar einen zweiten Platten und keinen Schlauch mehr oder sonstiges nicht, also so ein kurzes, alles klar, kann ich dir helfen, habe ich schon, glaube ich, 100 Mal gefragt. Also das gehört einfach dazu, ne? Klar. Und nachdem, weißt du, einem selbst solche Sachen passieren, wie mir da beim Orbit, dann ist das ja selbstverständlich, dass man nachfragt. Und hast du, das habe ich mir die ganze Zeit gefragt, weil du mir ja, wie gesagt, immer ein bisschen so auf dem, hast mich ein bisschen auf dem Laufenden gehalten und hast ja gesagt, dass es für dich vorbei ist. Aber wann hast du irgendwie noch gedacht, als du dann, sag ich mal, gefahren worden bist zum Radladen, ach, ich fahre gleich wieder zurück und fahre dann weiter oder was? Nein. Also wenn du das Wetter gesehen hättest, dann hättest du gar keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Ich weiß gar nicht, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich, gut, irgendwann schon, bestimmt, irgendwann ist das Gewitter vorbei. Aber selbst wenn ich heile durchgekommen wäre, ohne Platten bis Fulda, dann hätte es, glaube ich, eine Weile gedauert, bis ich überhaupt weiter hätte gekonnt, weil als ich in dem Radladen war, da hat es ja wirklich im Moment richtig, richtig geschüttet. Dann hat es mal aufgehört, aber von Weitem hast du jetzt nochmal die weiteren dunklen Wolken gesehen, die da jetzt kommen. Also das hat dann nicht mehr aufgehört. Als ich am Auto war und weggefahren bin, das hat nicht aufgehört. Ne? Ich habe auch selbst auf der Autobahn, ne, Richtung Gießen, auch da habe ich immer wieder nochmal kein Gewitter, aber so einen richtig heftigen Platzregen abbekommen. Also es war schon am Nachmittag, wäre das schon wirklich sehr eng gewesen dann, so oder so, bei dem Wetter. Ja, also aber es war ja quasi, wie du sagst, von vornherein sagst, das ist ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, oder? Also dass natürlich dann so heftig wird, dass ich kann es auch ehrlich gesagt gar nicht greifen, wie heftig es dann dort war, wenn du drinsteckst. Ich meine, Regen, gut Regen, aber das ist dann, dass man wirklich schon gar nicht mehr an Weiterfahren denkt, das ist ja dann schon echt krass. Und wenn es dann natürlich gar nicht mehr aufhört, das ist dann noch ärgerlicher, aber ja. Ich meine, dein Plan stand wahrscheinlich an dem Mittwoch zu fahren und das Wetter war ja bis dahin, glaube ich, sehr gut, oder? Also hat es ja bestimmt noch... Naja, also wie gesagt, also die Tage davor hat es ja immer wieder auch mal geregnet, aber die haben halt gesagt, dass der Mittwoch, dass da halt am Nachmittag Gewitter kommen kann. Ne, so. Und ab Donnerstag haben sie dann viel heißere Temperaturen angesagt schon. Ne? Und das wollte ich dann halt auch nicht. Also die Temperaturen am Mittwoch waren schon wirklich ganz gut. Es waren so um die 19 Grad. Und ja, ansonsten, ich meine, es hätte ja auch klappen können. Ne? Also es, checkst du nicht drin. Halt, ja, man steckt halt eben nicht drin. Ne? Also ich meine, wie oft sagt der Wetterdienst, dass irgendwie ein Gewitter kommt oder ein Regen kommt und dann kommt gar nichts. Ne? Also von daher... ich habe gedacht, einfach probierst du an den Tag, ne? Da hat es ja einfach vom freien Tagen geklappt und so weiter und so fort. Und am Ende ist es halt so ausgegangen. Ich meine, ich hätte auch kein Problem, mal auch hier mal zu warten in Fulda oder irgendwo, ne, und zu gucken, okay, ne, jetzt zumindest Gewitter weg, ne, im Regen kann man ja noch irgendwie fahren. Aber ich muss dir sagen, also auch dass ich so unterkühlt war, das war auch schon ein Problem. Das war wirklich somit vielleicht so das größere Problem, weil, also es hat nicht aufgehört, erst als ich im Auto war und meine nassen Klamotten ausgezogen bin, erst da wurde mir wärmer, aber bis dahin, und das waren gute 2 Stunden, also ich habe mir sowas von einem abgefroren, das kannst du nicht glauben, und dabei war es ja draußen gar nicht kalt, gell? Hat sich zwar deutlich abgekühlt, aber waren immer noch, keine Ahnung, lass es mal von Mittag 25 auf dann irgendwann bei dem Gewitter runter auf 16, ne? Oder sowas runtergehen von den Temperaturen her. Im Normalfall sagt man geht, ne? Aber wenn man so total durchnässt ist und so kalt, dann ist das schon sau schlecht. Ja, und du hast nicht viel an und das ist auch noch nass, was du an hast. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber gut, jetzt hast du ja ein paar Tage Abstand. Ich hatte immer so das Gefühl gehabt, so die Tage danach warst du doch, glaube ich, sehr, sehr geknickt, dass es nicht geklappt hat. Und du hattest jetzt auch, sag ich mal, 2 Drittel der Strecke ja schon hinter dir gehabt. Also eigentlich hätte, also ich sag mal, es wäre, wenn nichts irgendwie Größeres passiert wäre wie ein Sturz, wäre jetzt auch nicht, also hätte es auch locker geschafft, das durchzuziehen. Ja, es fehlt mir noch knapp 50 Kilometer, ne? Und ich hatte ja auch schon fast die ganzen Höhenmeter, ne? Ich hatte schon zu dem Zeitpunkt knapp 2600 Höhenmeter von 3200, ne? Also es waren ja auch nicht mehr viel an Höhenmetern, was da noch kommen müsste, und es ging ja auch wenn du das Profil insgesamt anguckst, dann geht's ja quasi von, ich glaube, Geiser, ne, Tann, so da in der Ecke, da ist es, ne, da ist ja wirklich der steilste Punkt, und von da aus geht es wirklich tendenziell zwar immer noch rauf und runter, aber tendenziell bergunter. Ne? Und ich meine, weißt du, ich war mir da sicher, das Ding ist im Sack. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ey, darfst dir nie zu sicher sein. So wie du siehst, kann ja immer irgendwas kommen. Ne? Weil rein von der Form her und von der Taktik, die ich mir da zurechtgelegt habe, das Anfang so ein bisschen Verhalten anzugehen oder grundsätzlich die Berge mal ein bisschen entspannter anzugehen, das hat alles wirklich super hingehauen. Ne? Und das, da ich wäre wirklich jetzt irgendwie nicht total am Ende ins Ziel gekommen, sondern schon, schon zwar gut bedient, aber noch gut dabei, sag ich mal so. Und wie war denn dein Gemütszustand die Tage danach? Ja, das war, ich meine, dadurch, was halt passiert ist, ne, das ist halt nicht so, ich habe jetzt abgebrochen, ne, so, weil mir schlecht ging oder so. Ne. Also, wie gesagt, die Form war da, ne, und ich habe zum einen abgebrochen, weil, ne, ich irgendwie den Platten nicht da so richtig wieder in Gang gebracht habe oder aufgrund der kalten Finger nicht richtig da zurecht machen konnte. Ne, das ist einmal der technische Aspekt, aber zum anderen, und das ist das halt das Wichtigere, du gerätst da in so ein Gewitter und weißt du, unterkühlst total, und das sind so Sachen, die können passieren, ne? Und das hat halt mit Form nichts zu tun, ne? Das sind halt so Sachen, da steckst du halt nicht drin, das passiert halt. Platten kann dir immer passieren, ne? Oder was weiß ich, die kann dir auch eine Kette reißen oder was, keine Ahnung, ne? Also wenn du jetzt irgendwo ein Fahrrad fährst oder auch mit einem Auto, ne? Wenn da irgendwo eine Technik mit ins Spiel ist, dann kann ja immer irgendwas passieren, ne? Das sind so Sachen, da kannst du halt nichts dafür. Das ist halt die Frage, inwieweit du dir da halt selbst weiterhelfen kannst, ne? Und das ist auch so eine Sache an Orbits, ne? Du bist da halt komplett alleine, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ne? Du bist irgendwo, wo du dich überhaupt nicht auskennst, womöglich auch weit weg von der Zivilisation, und das ist schon nicht ohne. Da sollte man, wenn man sowas machen will, auf jeden Fall immer im Auge behalten, ne, dass man da auf jeden Fall erstmal auf sich gestellt ist, ne, und jetzt irgendwie zu sehen muss, dass die Gesundheit nicht an dem Ganzen leidet. Ne? Ja, und dass man vielleicht auch selber parat kommt, zumindest mit dem Rad, wenn man es machen kann. Also ich meine, ich weiß nicht, wenn so eine Kette reißt, ich glaube, da das Werkzeug hast du jetzt nicht dabei, um das nochmal zu reparieren. Ja. Ja? Ja, erzähl. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass du ja jetzt ein paar Tage Abstand davon gewonnen hast und auch vielleicht mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, deine Wunden geleckt hast und deine seelischen Wunden, sag ich jetzt einfach. Da stellt sich natürlich die Frage, bleibt es da bei dem Orbit oder geht es weiter für dich oder willst du nochmal drauf und willst nochmal versuchen? Ja, also ich würde schon gerne nochmal die Strecke fahren. Also die Strecke hat mir sehr gut gefallen und da habe ich einfach eine Rechnung offen damit. Ne? Also das kann man so nicht irgendwie stehen lassen. Hätte schon Bock drauf. Ich hätte aber auch so Bock drauf, die Nordrhein-Westfalen-Strecke zu fahren. Schauen wir mal, ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Ich bin jetzt mitten in meinen Urlaub. Ich habe diese Woche und nächste Woche Urlaub bis Ende Juni einschließlich. Und vielleicht ergibt sich da mal was, dass ich ein Orbit, welchen auch immer, noch fahre. Vielleicht juckt sich ja kurzfristig. Es sind ja einige bei dir in der Gegend. Ja. Es sind schon ein paar hier, aber die mich wirklich interessieren, ne, die sind schon, da muss man schon irgendwie den ganzen Tag, weißt du, so einplanen. Das ist halt auch immer Geschichte, ne, mit der Familie und so weiter. Das ist nicht immer ganz einfach, ne, sich einfach für den ganzen Tag auf gut Deutsch zu verpissen. weil du bist ja wirklich von 5 Uhr morgens bis abends um 20 Uhr weg oder so. Und das ist, ja, das kann man halt ab und zu mal machen, sollte man aber nicht übertreiben mit. Das stimmt. Aber ja, ich finde, du bist an Erfahrung reicher geworden. Immer, wenn man solche Geschichten macht. Also weißt du, das ist ja auch das Ding. Ich meine, Tabea macht ja auch oder hat ja auch ihren Urwaldsteig gemacht. Der Ludwig macht auch seinen Mauerweglauf. Sind alle, weißt du, sind alles so Geschichten, die einen voll weiterbringen. Das Ding mit dem Orbit ist halt der, wie ich schon gesagt habe, du bist komplett auf dich alleine gestellt. Ne? Die anderen haben ja halt Verpflegung, beziehungsweise Unterstützung und so, was auch ganz cool ist. Ne? Das ist so halt so, ne, wie sie sich das ausgesucht haben, und das ist ja auch ganz cool. Beim Orbit ist es halt vorgegeben, du fährst alleine, gut, kannst ja auch im Zweierteam fahren, aber die meisten fahren halt alleine, und das ist ja schon eine mega Herausforderung. Das ist ja schon wirklich, ne, mal ein bisschen was anderes. Ja, so abschließend nochmal so eine Frage, die mich so ein bisschen interessieren würde, weil wir, als wir damals in Orbit gefahren sind, doch, ich würde sagen, so eine Handvoll andere Orbiter haben wir gesehen. Hast du eine Begegnung gehabt? Nein, oder? Keinen einzigen. Gut, ich bin ja auch mit in der Woche gefahren, ne? Das war Mittwoch. Und wir sind ja auch damals auch, das war Wochenende, wo wir gefahren sind, ne? Das war Samstag, glaube ich. Es ist schon ein bisschen was anderes. Ich glaube, am Wochenende triffst du da schon mal Leute, aber jetzt halt am Mittwoch, ja, ne, eher weniger. Das stimmt auch wieder. Gut, ich würde eigentlich so mit meinen Fragen durch sein. Liegt dir denn noch irgendwas am Herzen? Nö, alles gesagt. Wie gesagt, wir sprechen gleich im Podcast etwas weiter noch darüber, weil der Ludwig und die Tabea ja eigentlich so auch jetzt noch nicht so ganz im Bilde waren, weil wir die Episode haben wir einen Tag nach meinem Orbit aufgenommen, und die wussten auch jetzt noch nicht so ganz genau, was da so alles los war. Deshalb schon mal ein kleines Sorry, dass sich so das ein oder andere kurz wiederholt, was genau. Ich erzähle. Aber danach kommen wir in eine kleine Diskussion darüber oder eine Unterhaltung, Diskussion wäre zu weit gegriffen. Gut, Adrian, dann würde ich sagen, danke für deinen Bericht und wir drücken dir alle Daumen für deinen nächsten Orbit, dass es endlich mal klappt. Ja, fahr du auch mal ein jetzt, Lücke. Ja, mach ich demnächst irgendwann, hoffe ich. Okay, alles klar. Dann, bis dann. Ja, Adrian, du hast es uns ja gerade auch schon erzählt. Ich für meinen Teil kann sagen, ich bin froh, dass du gerade hier bei uns sitzt und dass es dir gut geht und dass du auch gut geschlafen hast, offensichtlich. Du wolltest aber auch uns noch was erzählen von diesem Tag gestern. Ja, also ich habe ja auch schon zum Teil im Einspiel davon erzählt, aber ich muss sagen, wirklich bei all diesen Dingen, die mir gestern passiert ist, die wirklich so unwirklich waren, dass ich gedacht habe, ich bin irgendwo im Film, das passiert gerade nicht wirklich, passierten dann tatsächlich viele sehr coole Dinge, ne? Und zwar, ich habe, wie ich im Einspieler schon erzählt habe, habe einen Bauernhof gefunden, beziehungsweise da einen Bauer, der mich aber wirklich, ohne mit der Wimpern zu zucken, zum Radladen gefahren hat, fast bis nach Fulda, kurz vor Fulda, ne, was glaube ich nicht ganz selbstverständlich ist, ne, weil wir einfach diesen Reifen nicht aufgepumpt bekommen haben. Das fand ich wirklich, wirklich mega, ne, dass der gesagt hat, hey komm, ich helf dir, du zitterst dir gerade hier einen ab, ich war dich hier, ich kenne da einen Radladen, ich war dich hin. Im Radladen selbst auch sofort Hilfe gefunden, wie sich rausgestellt hat, war der Reifen. Ich habe den Reifen wirklich mit den kalten, nassen Händen nicht richtig reinbekommen. Der war ein bisschen verdreht, aber so mit dem Kompressor ging das ganz gut. Dann haben die mir Decke zum Aufwärmen gegeben, dann haben sie mir einen Kaffee gegeben. Da war wirklich, also diese Frau da, an dieser Verkäuferin, die war wirklich auch sehr nett, sehr zuvorkommend. Das fand ich auch mega cool. Und eine sehr coole Geschichte war die, dass ich tatsächlich von da, ich wollte eigentlich von Fulda, beziehungsweise das war Pettisberg, das ist 4 Kilometer von Fulda, ich wollte bis nach Fulda mit dem Fahrrad fahren und dann mit dem Zug zu meinem Auto nach Bad Hersfeld. Aber es ging nicht. Ich habe so gezittert, es ging einfach nicht und es hat einfach nicht aufgehört zu regnen. Ne? Und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich komme da nicht hin, ich schaffe diese 4 Kilometer nicht, ne? Da fahre ich vom Fahrrad, also da erfriere ich. Und dann hat sie vorgeschlagen, halt ein Taxi zu rufen. Ich hatte aber jetzt nur noch 20 Euro bei mir. Und wie sich rausgestellt hat, habe ich ein bisschen mehr gebraucht. Und dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir das? Ich habe auch Google Pay auf mein Handy. Und da hat sie sich überlegt, dass ich irgendwas kaufe, das dann quasi zurückgebe und sie mir das Geld gibt, damit ich die Taxi bezahlen kann. Also wirklich, also ich war wirklich, also von diesen 3 Leuten war ich wirklich sehr, sehr, sehr, sehr begeistert, ne? Also von den 2 in den Radladen und von den älteren Bauern her, der mich zum Radladen gefahren hat. Und bei all diesen Missgeschick, bei all diesen Scheiß, der da passiert ist auf gut Deutsch, ne, der da wirklich aus heiterem Himmel kam, ne? Also ich habe das wirklich so nicht kommen sehen, ne? Es kommt Regen, du fährst bergunter. Auf einmal merkst du fährst nur noch auf der Felge, ne? Und der Regen wird immer stärker und es donnert und du stehst mitten im Wald und denkst dir, Scheiße, was passiert hier jetzt gerade? Und dann hast du so Leute, ne, die dir wirklich, wirklich helfen wollen. Ne? Das fand ich wirklich, wirklich gestern mega Ding. Also ist mir so in dieser Form, ist mir das noch nie in meinem Leben passiert. Ein Hoch auf die Menschheit. Ja, wirklich. Ja. Ne? Also die machen manchmal schon aber einiges besser, wenn sie nett sind. Ja, das ist aber wirklich so, das ist wirklich so eine total positive Geschichte, die wir, glaube ich, immer wieder so auch als Ausdauersportler erleben. Ich hatte das ja auch in dem Gespräch mit Mario, der eben auch davon spricht, dass er mit seinem Vorhaben halt bei ganz vielen Leuten angefragt oder nicht mal angefragt hat, sondern sofort Unterstützer hatte. Nicht nur Firmen, sondern eben auch Privatleute, die irgendwie Urlaub genommen haben, um ihn da zu unterstützen, die irgendwelche Besorgungen gemacht haben, auch während des Laufs dann. Das wird demnächst ja auch nochmal eine Nachbetrachtung kommen, das kann man hier schon mal ankündigen. Und das ist total schön, sowas zu erleben. Und das ist irgendwie bei allem Hate und Wahnsinn, den wir so miterleben über Medien und was man so alles mitbekommt im Moment und ja, teilweise man verzweifeln möchte, sind halt genau solche Lichtblicke, die man dann auch im unmittelbaren Umfeld ja persönlich erfährt und damit werden sie ja noch viel wichtiger letztendlich für einen. Jetzt ist es ja total positiv und ich glaube, das muss man echt immer wieder sich zu Gemüte führen. Bei allen schlimmen Dingen, die gerade passieren, die Menschen sind vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie wir glauben. Und da muss ich sagen, also dieser Abbruch, ne, war wirklich gestern sehr, sehr bitter, weil ich habe mich wirklich sehr gut gefühlt. Ich hatte nur noch 40 Kilometer zu fahren und das Ding wäre safe, ohne Probleme gewesen. Und es war wirklich eine super wunderschöne Strecke. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann so ein abrupter Abbruch, ne? Aber aufgrund dessen, wie das danach verlaufen ist, ich meine, es hätte ja auch komplett schief gehen können, ne? Ich hätte ja wirklich mitnehmen, weil es sein können, kilometerweit von der Menschheit, und da wäre ich wahrscheinlich auch erfroren. Und da muss ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber in China sind vor gar nicht allzu langer Zeit 21 Trailläufer sind erfroren. Ja, ja. Genau. Und so ein Scheiß passiert dann aus heiterem Himmel. Du, weißt du, es ist strahlender Sonnenschein, 25 Grad, du fühlst dich gut und fährst Fahrrad, und zwei Stunden später stehst du bei 18 Grad und zitterst dir ab und kriegst den Reifen nicht auf dein Fahrrad oder auf deine Felge, und du denkst dir, das passiert doch jetzt nicht gerade wirklich. Und aber dieser Abschluss, ne, mit dieser Hilfe, die ich da bekommen habe, also das, da muss ich sagen, also wow, also das war wirklich, das war ein Abenteuer, das habe ich so noch nie erlebt. Ja, ich merke, es ist viel passiert in der Wechselzone in der letzten Woche. Ich habe da auch unheimlich tolle Menschen in den letzten zwei Tagen um mich gehabt, um jetzt nochmal kurz überzuleiten. Bei meinem Großprojekt in diesem Frühjahr oder Frühsommer ist alles gut gegangen. Also, Ludwig, bei dir... Glückwunsch dazu erstmal noch, ne? Das ist ja, man hat es ja auf Instagram gut mitverfolgen können. Du hast es ja schön dokumentiert. Coole Geschichte jedenfalls. Was ist denn passiert, für die, die es nicht wissen, die zwei? Zwei. Also, meinst du, so viele haben es nicht mitbekommen? Wir wissen es. Ich bin den Edersee umrundet auf dem Urwaldsteig. Also nicht einfach so, man kann den ja auch flach umrunden. Ich bin den auf dem Urwaldsteig umrundet und war auch für mich, also ich kann mich da Adrian nur anschließen, aber wahrscheinlich im etwas positiveren Licht oder deutlich positiveren Licht, war für mich auch echt so ein herausstehendes Erlebnis, wie ich es wirklich noch nie erfahren habe. Also ich bin wirklich noch nie supported einen Lauf, vor allem einen längeren Lauf, gelaufen. Ich habe bisher immer nur mich irgendwie selbst verpflegt und habe auch immer so gedacht, naja, ich will ja auch niemandem zur Last fallen, und ich weiß jetzt auch nicht, ob das die Leute so interessiert, wenn ich da irgendwie 50 Kilometer durch die Weltgeschichte renne. Und dieser, also es waren jetzt am Ende 67 Kilometer, weil ich mich auch noch gut verfranst habe und ordentlich häufig die Wege nicht gefunden habe, also so typische Tabea-Dinge, die halt passieren, die anderen Leuten vielleicht eher nicht passiert wären. Aber auch ich hatte wirklich ein ganz, ganz, ganz, ganz wundervolles Support-Team, was mich wirklich so gut unterstützt hat, wie ich es mir nicht besser hätte wünschen können. Fing schon damit an, dass ich falsch rum in den Steig reingelaufen bin. Also ich wollte eigentlich mit dem Uhrzeigersinn laufen, bin dann gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. Richtig smart von mir, es hat auch keiner drüber nachgedacht. Und dann mussten die natürlich alle Supportstellen, also alle VPs, nochmal abändern, sodass es dann auch gepasst hat wieder mit den Kilometern. Das heißt, meine ganze Planung war für den Arsch. Eine Freundin Lisa ist sogar komplett mitgefahren mit dem Gravelbike, was absolut zu viel des Guten war. Also die hat sich da wirklich ordentlich blaue Flecke geholt, vom Fahrrad irgendwo drüber hieven und so. Und sogar Rebecca ist mitgekommen. So viel darf ich sagen, weil wir sprechen bald im Podcast auch nochmal drüber. Rebecca ist mittlerweile recht fortgeschritten, auch schon schwanger, und hat sich das trotzdem nicht nehmen lassen, ein paar Kilometer mitzukommen. Und es war einfach super. Und der krönende Abschluss des Ganzen war einfach, dass ich sogar gefilmt wurde. Das heißt, alles, was ich jetzt erzählen könnte, wie es mir emotional ging, weil es war eine Berg- und Talfahrt und es war auch sehr viel Tal dabei, und ich habe noch nie so viel geheult während eines Laufs, weil es echt teilweise nur noch wehgetan hat, wurde filmisch halt vom lieben Tobi festgehalten, und das ist bei mir immer noch nicht so ganz angekommen, dass ich jetzt in ein paar Wochen da einfach einen Film habe von diesem Projekt, ja, was einfach mega cool ist. Und wir haben uns halt eben auch, und das ist nämlich genau das, weswegen ich Adrian gerade auch so gut verstehen kann, es war natürlich auf der einen Seite der Lauf und es war ein toller Lauf, aber so das, was ich jetzt gerade vermisse, wo ich noch so richtig im Loch hänge, ist eigentlich diese Gemeinschaft, die ich vermisse, weil es einfach richtig, richtig schön war mit den Menschen. Dass man es überhaupt mal wieder machen konnte. so ein Event. Ist ja auch noch nicht ganz so lange wieder möglich. Ja, das, ich weiß, was du meinst, weil ich mit Adrian und mit Mario da die Touren gemacht habe, da hat man auch wieder mal gemerkt, wie es ist, halt mal wieder was zu machen mit anderen zusammen und nicht immer alleine irgendwie unterwegs zu sein und so. Und man merkt halt wirklich, dass es einem fehlt und vielleicht ist auch das so ein bisschen so diese, auch wenn es einem so ein bisschen nervt, zu viele Leute um sich herum, aber vielleicht sogar der Wettkampf, dass man halt das mit so vielen gemeinsam macht, das ist halt auch so ein Ding. Aber eine Frage habe ich zu deinem Lauf. War das der Grund, dass du falsch rumgelaufen bist, dass du diesen komischen Berg da am Ende nehmen musstest? Oder weil das war mir dann sonst nicht so eine ganz große smarte Planung, diesen super Rampe als letztes zu nehmen? Also die Planung war halt ursprünglich, also dieser Berg, von dem Lukas redet, das ist der höchste Berg, der ja wäre eigentlich auf den ersten 5 Kilometern dann schon überwunden gewesen. Und der wäre auch wirklich ja so 3 Kilometer wirklich nur berghoch bis auf 600 Höhenmeter ungefähr und dann wäre der auch wieder komplett runtergegangen. Also Edersee ist sehr viel hoch runter, also man bleibt da wenig auf einer Ebene. Und es tut mir leid, dass ich hier so angemotzt werde. Ich habe gerade einen Pflegekater, da müsst ihr jetzt durch, da möchte ich ja auch was zu sagen. Genau, und mein Plan war natürlich, das als erstes mal abzuhandeln, weil ich auch gehört habe, dass dieser Berg halt schon so mit Abstand das heftigste sein soll, was auf der Route so war. Und deswegen wollte ich eigentlich so rumlaufen, genau. Und dann bin ich halt andersrum gelaufen, habe es aber auch erst 5 Kilometer zu spät gerafft. Das heißt, ich hätte auch nicht umdrehen können. Und ich habe die ganze Zeit schon meiner Radbegleitung so erzählt, so, ja, das ist jetzt hier der höchste Berg. Und natürlich, das war schon auch ein Berg, aber das war nicht der Berg, den ich eigentlich am Anfang haben wollte. Und so musste ich den dann bei Kilometer 60 nochmal hochlaufen. Und das war, also das hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Ich habe so geheult. Ich habe echt dann eine Freundin auch noch echt ein bisschen fies so angepumpt, weil die zu mir meinte, ja, das ist jetzt der letzte Berg, jetzt geht's nur noch bergrunter. Und dann sind wir halt falsch den Berg runtergelaufen und dann mussten wir den Berg halt wieder hochlaufen. Das war der Moment, wo einfach alles vorbei war, so bei 62 Kilometern oder so. Ja, und so wurden es dann eben auch 67 Kilometer. Lass uns bitte gegenseitig versprechen, dass wir niemals gemeinsam einen Lauf planen, alleine, ohne Support. Also Ludwig, ich sehe da auch Parallelen. Ich glaube, ja, wir beide, wenn, Tabea und ich. Wenn irgendwie mal jemand da draußen Bock hat, einen Lauf zu planen, ich glaube, Ludwig und ich wären total dankbar, wenn wir einfach nur loslaufen müssten und absolut keine Wege finden, kein nix davor planen, einfach nur laufen. Das ist das, was wir können, das können wir auch gut. Bitte meldet euch. Ich muss an der Stelle sagen, ich sage jetzt mal extra keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob er das will, dass ich es erzähle, aber mir hat letztens einer gesagt, ich habe mich ja mal für den Kobold beworben, ne, letztes Jahr, ist ja nichts geworden, und der hat mir gesagt, er ist total froh, dass es nichts geworden ist, weil man muss da ja wirklich gut navigieren können und da ist es ja nicht so mit Beschilderung, da wird es ja auch dunkel und so weiter, ist halt ein Fernwanderweg und er ist wirklich froh, weil er mich eigentlich ganz gern mag, dass das nichts geworden ist, weil ich wäre wahrscheinlich verloren gegangen und würde nicht hier sitzen und ich glaube, er hat recht, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte mich da ja auch beworben. Im Nachhinein, ne, wenn man dann mal sowas plant, ist vielleicht besser. Ja, genau, aber wie gesagt, emotional ist sehr, sehr viel passiert. Das ist alles auf Video festgehalten. Ich freue mich total, wenn wir uns das alle angucken können, weil ich glaube, mit Ton und Bild ist es vielleicht noch mal schöner als jetzt einfach nur so mit der Nacherzählung. Und ich muss auch sagen, ich bin gerade auch so, also das hatte ich, also das vielleicht noch so als Abschluss, weil mir geht's auch wie Adrian, witzig irgendwie, Adrian, uns verbindet heute sehr viel. Ich hatte einfach keinen Muskelkater. Also meine Beine waren wirklich am nächsten Tag schon wieder topfit. Ich hätte einfach weiterlaufen können und auch heute. Ich habe gedacht, naja, dann kommt's vielleicht einen Tag später. Ich habe gar nichts. Also das Einzige, was ich habe, ist riesengroßer Hunger und was ich auch noch nicht so erlebt habe, ich bin emotional wie wund. Also es ist total komisch. Ich bin total leicht gerade aus der Ruhe zu bringen. Ich erlebe irgendwie alles, was gerade so emotionsmäßig abgeht, irgendwie viel intensiver, als das sonst der Fall ist. Also das ist ganz merkwürdig, hatte ich auch noch nie. Wird sich bestimmt auch widerlegen, aber interessant auf jeden Fall, dass da noch so Nachwirkungen da sind, die mal nicht körperlich sind. Ich muss ja sagen, die größten Schmerzen am nächsten Tag habe ich nach dem Marathon. Nach dem 100er war es nicht so schlimm, nach dem 60er ist es nicht so schlimm, aber nach dem Marathon ist es am allerschlimmsten. Also so dieses Treppen nicht mehr richtig gehen können oder rückwärts runter oder wie man das sagt, ich weiß es gar nicht. Hat das schon eine Frage also diese gemacht? Schmerzen, nee, nicht, aber du hast das Gefühl, du kommst die Treppen halt nicht runter, tatsächlich. Das habe ich eigentlich wirklich nur nach einem Marathon. Sonst finde ich das auch gar nicht so schlimm. Du bist halt müde und erschöpft, mental vor allem natürlich, nach einem Ultra kaputter als nach einem Marathon. Aber körperlich finde ich ehrlich gesagt, einen schnellen Marathon zu laufen am allerschlimmsten, was die Nachwirkungen angeht. Ja, da läufst du halt all out. Gell? Also das ist so, glaube ich, so die Strecke, wo dein Körper, also ich sag mal so, das heißt ja immer so bei Kilometer 30, gell, und danach ist einfach nur Quälerei. Und ich glaube, danach ja. ist es auch einfach, du läufst halt all out und wenn du so ein 100er läufst, dann bist du halt mehr, ja, schaust du, dass du ankommst und nicht so. Ja, das ist auch all out, aber es ist ein anderes all out irgendwie, ne? Also es ist halt nicht besser. So kompakt. Ja, es ist auch nicht so kompakt ja. all out, würde ich sagen, ne? Also ich glaube, das ist halt einfach dieses 100 Kilometer, also war ich total tot, völlig klar, aber die Schmerzen danach halt, also diese muskulären Schäden sind, glaube ich, einfach andere, die man da erfährt bei einem wirklich schnellen Marathon, wie gesagt. Aber ich glaube halt auch, dass das daran liegt, dass wir bei Ultras einfach ja auch mehr Zeit haben zu essen. Oder ich hatte jetzt zum Beispiel ziemlich viel Elektrolyte dabei und so. Und beim Marathon, was drückst du dir? Also du würdest ja niemals auf die Idee kommen, beim Marathon irgendwie noch getrocknete Mango oder einen Riegel oder sowas zu essen, sondern da gibt's dann halt, wenn dann Gels oder Cola und das war's. Ja, das stimmt. Und ich würde jetzt einfach mal so schätzen, dass dadurch, dass man vielleicht dann doch mal eine Salzkartoffel isst oder so, die Muskeln einfach ein bisschen mehr zu futtern haben. Und dann halt nicht so super sore sind. Aber das ist jetzt nur so eine Vermutung. Liebe Leute, wollen wir eigentlich mal in unsere Raterunde einsteigen? Bilderrätsel hast du das mitgebracht. Ja, ich freue mich total. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt so lustig wird, wie ich es mir vorstelle. Wenn nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, sorry, war meine Idee. Ja, es gibt ja Zeitmarken, die Lukas reinmacht. Könnt ihr einfach vorspulen. Genau, dann. Einfach. Wir können ja nochmal anteasern, ob es jetzt lustig war oder nicht. Also, liebe Leute, öffnet mal bitte die WhatsApp-Gruppe und liebe Hörerinnen und Hörer, öffnet mal euer Instagram. Dort seht ihr ein paar Bilder im aktuellen Post. Und wir starten mit dem Bild, was die Unterschrift Nummer 1 hat. Ihr könnt euch das mal kurz angucken. Für die jetzt Instagram nicht offen haben, also es ist ein, ja, wie soll ich das sagen? Es sind zwei Gegenstände, die Löcher haben. Die Gegenstände sind schwarz. Oben ist so ein etwas größeres Loch mit noch so einem Gummiding dran. Und es hängt auch noch so eine grüne Schnur unten dran. Und es sind zwei. Und ich fange jetzt mal an beim Adrian. Gib mal einen Tipp zum Besten. Was ist das? Könnte durchgehen wie Pedals zum Schwimmen. Hat eine große Ähnlichkeit. Da schließe ich mich an. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre was fürs Trockenschwimmen. Aber da ich ja irgendwie schon so im Vorgespräch ein bisschen rausgehört habe, dass es eher was um Laufen geht, bin ich trotzdem bei Pedals. Ist gar nicht so schlecht, ja, Ludwig? Ich muss sagen, ich blamier mich gleich doppelt beim ersten Mal, weil ich weiß schon, wie es heißt. Weil als du uns das gesagt hast, wie es heißt, dachte ich eigentlich, es ist was komplett anderes. Ich habe das dann auch gegoogelt, aber ich weiß schon nicht mehr, was es kann. Also insofern, es hat sicherlich was mit Laufen zu tun. Es sieht ja auch aus, als ob das so ein Teil wäre, dass man sich in die Schuhe reinklemmt oder so oder mit den Füßen reinschlüpft. Aber ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es komplett voll vorbei, was anderes. Ludwig. Was könnte man noch mit den Dingern machen, außer in die Schuhe reinzumachen, Lukas? In die Schuhe rein. Bleib mal bei der Analogie zu den Pedals. Zu den Pedals. Also ich denke mal, da ist so eine kleine Schlaufe oben an den beiden Ecken und da wird man vielleicht seinen Daumen reinmachen, dann greift man sich das, dann schwingt man sich da so ein bisschen um den Rücken und dann läuft man damit so, als würde man, keine Ahnung, noch Krafttraining dabei machen. Ja, nee, also nee. Okay, also diese Dinger sind wirklich, also ich löse mal auf für alle und zwar heißt dieser Gegenstand Laufmaus. Und dieser Gegenstand hat auch nur die Größe einer Maus, das heißt man kann in jede Hand eine Maus reinnehmen und oben in diese Schlaufe kommt der Zeigefinger rein und dann hält man diese Maus einfach nur in der Hand und dann läuft man damit. So, und ich habe mir jetzt auch erstmal gedacht, so Sachen gibt's, why, also keine Ahnung, Was stellt ihr euch vor, wofür könnte das vielleicht sinnvoll sein? Habt ihr eine Idee? Oder soll ich direkt auflösen? löst direkt auf. Also, das wird zu so blamabel Sachen, sonst. Ja, vor allem, das sind so Sachen von der Sorte, was die Welt nicht braucht. Ja, das warte mal ab mit diesem Urteil, bis ich aufgelöst habe. Also es geht tatsächlich um die Lauftechnik. Und zwar ist diese Laufmaus mit ihrem Gewicht und so weiter so konzipiert, dass du quasi deine Hände in eine neue Position reinbringst. Und ich würde mal sagen, ähnlich vielleicht wie wenn du, weiß ich nicht, Einlagen trägst oder bei Knieproblemen deine Plantarsehne ausdehnst oder so, verändert sich quasi mit der Haltung in der Hand der Laufmaus, verändert sich deine Haltung im Laufen gesamt. Und dadurch können einfach, also das sagt jetzt der Produzent, das ist nicht meine Meinung, weil ich habe es nicht ausprobiert, sagt er, dass es einfach sehr viele physiologisch positive Auswirkungen hat, weil sich einfach der Laufstil verbessert, sich die Muskulatur, soll ich denn sagen, also, jetzt habe ich voll den Hänger. Genau, beispielsweise kann sich die Nackenmuskulatur entspannen, weil man einfach seinen Körper mal in eine neue Position bringt durchs Halten dieser Maus. Das ist ja so ein bisschen, als ob man zwei Handhelds hätte, oder? Ich bin ja schon öfter mal mit zwei Handhelds gelaufen, also wo ich dann Gel und Handy und Flaschen drin hatte. Das ist ja ein ähnlicher Effekt wahrscheinlich, oder? Ja, obwohl, also es geht ja hier auch gar nicht ums Gewicht, sondern es geht ja wirklich, also sie soll wohl wirklich so konzipiert sein, dass sie dich wirklich genau in die richtige Position bringt, also deine Hände genau in die richtige Position bringt, dass dein Körper genau in die richtige Position fällt. Also schon ein bisschen mehr Technologie hinter, als wenn du dir deine Handhelds so einfach packst. Handy ins Hand nehmen und gut ist. Was ist denn diese grünen Dinger da unten dran, diese Schlaufen oder was ist das? Die machst diese Bänder? Du einfach um die Handgelenke quasi. Also hast du es dann um die Handgelenke und dann die Maus in der Hand und dann den Zeigefinger durch dieses Ding. Darf ich mal sagen, was mich daran so ein bisschen stört, also auch so an Einlagen und sowas, weil das heißt ja dann immer in die richtige Position, aber ich denke mal irgendwie, ich denke mir immer, mein Körper kennt meine richtige Position, weißt du? Also ich war mal beim Physiotherapeuten und der wollte mir Einlagen verschreiben und er sagte zu mir wortwörtlich, sie werden niemals auf Straße laufen können. Ja, also Einlagen bin ich auch habe ich gar keine gute Meinung zu. Ich möchte auch gar nicht so, da möchte ich gar nicht zu tief drauf eingehen, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich sehe das, oder beziehungsweise das ist auch das, wie SportlerInnen das verwenden, das ist wirklich eher auch, jetzt nicht, sag ich mal, um den klassischen, ich habe die immer in der Hand, sondern eher, wenn ich jetzt gerade Techniktraining mache oder so, dann nehme ich mir die Dinger mal mit in die Hand, wenn ich sowieso Lauf-ABC mache. Wollen wir vielleicht mit der Beurteilung einfach warten, bis wir alle durch haben? Ja, würde ich sagen. Dann können wir vielleicht so auch generell über die Technologie, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sprechen. Das wäre jetzt so meine Idee. Schaut euch mal das zweite Bild an. Das hat was mit Atemluft zu tun. Also ich habe schon so einiges da erkannt an dem Bild. Und zwar... Okay. Naja, es ist ja wie so, es ist ja ein Mundstück, ja, sieht man ja. Da kann man ja drauf beißen, wahrscheinlich mit den Zähnen. Es gibt aber auch Mundstücke, wo man das wahrscheinlich einfach in den Mund steckt, ohne diese Noppe da vorne. Und vorne ist halt wie so ein 4G Kasten. Auf der linken Seite steht in mit A bis F wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite steht out mit 1 bis, kennt man leider nicht so. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass du auf der einen Seite anscheinend irgendwie die Luft einatmest und auf der anderen Seite fließt sie dann wohl raus. Und da kannst du wahrscheinlich einfach den, wie sehr du saugen musst, um Luft zu bekommen, einstellen. Umso härter du es machst, umso schwieriger kommt die Luft dadurch. Das ist ziemlich akkurat. Adrian, wofür könnte man sowas benutzen? Also dazu muss ich erstmal weit ausholen. Ich habe vor 15 Jahren mein Krankenpflegerexamen gemacht. Da haben wir solche Atemmuskeltrainer schon benutzt. Also neu ist es nicht. Neu ist es vielleicht im Laufsport, aber nicht in der Medizin. Zur Pneumonieprophylaxe hat man das schon seit einer Ewigkeit benutzt. Ganz früher hat man Omas in Altenheim mit einem Strohhalm in ein Glas Wasser pusten lassen, um mal ein bisschen einfach so ein bisschen die Lunge zu durchlüften. Also, um die Laufökonomie zu verbessern. Genau. Auch du wirst damit deine Laufökonomie nicht verbessern können, aber ich wollte nur damit sagen, dass das Ding Alte Wein in neuen Schläuchen ist. Also neu ist es auf keinen Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht verkehrt ist. Also ich kann mich erinnern aus der alten Zeit, also diese Atemmuskeltrainer, das waren so drei so Plastikröhrchen mit Bällen drin. Und du hattest genau, das kennt man, glaube ich, dann, eher. Und dann musstest du diese Bälle so auf ein gewisses Level halten. Ne? Da gab es ja so Markierungen. Und dann musstest du dich halt immer vorarbeiten. Also genau. Und dann hat man wahrscheinlich einfach so dieses Modell jetzt auch zum Laufen entdeckt. Was, also verkehrt ist es nicht, aber ich glaube, ob das was bringt. Also ich kann euch ja mal sagen, was das Internet dazu sagt, beziehungsweise was es tun soll. Es geht sogar das etwas... Das Internet will es verkaufen, ja. Deshalb sagst du nur Positives. Wie gesagt, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, was es denn am Ende wirklich bringt. Es ist sogar so, dass dieses Ding, das kannst du über Bluetooth mit deinem Handy verbinden, so wie ziemlich alles aktuell. Und dann kannst du mit diesem mit der App dazu so kleine Spielchen spielen. Ne? Also ich glaube, vielleicht kennt man das noch von früher mit so einer Lungenfunktion, musste man ja auch versuchen, irgendwie so Kerzen auszupusten oder so. Ich weiß nicht, wer das als Kind mal machen musste. Ich musste das immer machen, so ein Ding reinpusten und dann Kerzen auspusten. So ähnlich ist es damit auch. Also muss dann quasi so ein Ball in irgendeiner Form über einen Parcours bringen. Also es ist da tatsächlich schon richtig im Gamification Game drin, kann man so sagen. Ist auch nicht ganz günstig, dieses Teil. Und zumindest verspricht der Hersteller, dass es wirklich dabei helfen soll, dass du muskulär nicht mehr so schnell ermüdest, weil du einfach mehr Sauerstoff in deine Zellen und in deine Muskeln hereinbringst, weil du ja schon in der Ruhe, also es geht gar nicht darum, das im Laufen oder im Schwimmen oder so zu trainieren, sondern wirklich außerhalb deines Trainings, dass deine Muskeln schneller mit Sauerstoff versorgt werden, dass du besser regenerierst und genau, dass du einfach auch... Dass du gar keinen Sport mehr brauchst, du kannst ja von der Couch aus einfach in dein Ding reinpusten und dann... Und dann bist du sportlich. Ein Supersportler. Genau. Wie gesagt, die Beurteilung, was es vielleicht wirklich bringt, heben wir uns noch kurz auf. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz zu Nummer 3. Das ist einfach, aber der Ludwig war noch nicht. Es steht ja, sogar drauf. Ja, steht ja auch ein bisschen drauf. Ne? Es hat was mit Laktat traurig zu tun. Ja. Das ist ein Laktat-Messgerät. Also jedenfalls, ich würd's Laktat-Scout nennen. Aber ohne was drauf steht. Laktat-Scout 4. Nee, bin ich jetzt selbst drauf gekommen. Ja, genau. Also es hat was mit Laktat zu tun, auf jeden Fall. Okay, was könnte man machen? Also vielleicht ist es wirklich messen. Unlustig. Aha, sehr gut, mhm. Richtig. Ich glaube, das. Und es ist neu, es ist ganz neu, das Gerät. Steht auch drauf. Nee, also auch was wie Adrian eben schon gesagt hat, man eigentlich schon kennt, ja, also Blutlaktatanalyse, aber jetzt auch im Sport immer mehr anerkannt, dass man quasi direkt beim Training schon sein Blutlaktat rausfinden kann. Könnt ihr euch vorstellen, wofür das sinnvoll sein kann, sein Laktat direkt beim Training schon zu wissen? Frag den Trainer. Ihr könnt euch mal äußern. Ihr zwei Nicht-Trainer. Also, ich kann damit aufpassen, dass meine Beine nicht übersäuern. Sehr gut. Du kriegst deine Schwelle irgendwie besser mit auch. Tatsächlich, oder Adrian, du vielleicht erstmal noch? Na, erzähl dir ruhig. Tatsächlich wird es eher eingesetzt, so gerade für Laktat Steady State, was bedeutet, also unser Laktat ist ja quasi unser Energielieferant, beziehungsweise Laktat ist immer im Gleichgewicht mit Pyruvat im Körper und Pyruvat ist das, was uns Energie liefert. So Pyruvat können wir schlechter messen, deswegen messen wir das Laktat. Das Laktat kann ansteigen, aber es kann immer noch auf sogenannte Steady States, also da, wo das Laktat quasi dann auch mal bleibt und nicht irgendwie so rausschießt, da kann sich das einpendeln. Und das bedeutet einfach, dass an dem Punkt genauso viel Laktat wieder abgebaut wird, wie neues Laktat aufgebaut wird. Und dafür eignet es sich, so ein Laktatmesser auch im Training hinzuzunehmen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, also im Prinzip ist es, meiner Meinung nach jetzt eine andere Herangehensweise, ob man jetzt mit Herzfrequenz oder Laktat oder ja, was gibt's noch? Pace kannst du eben auch mit Laktat gucken, ob der Körper gerade wirklich noch in diesen Steady States unterwegs ist. Ist sicher etwas genauer, weil individueller. Man muss aber vor allem, und jetzt gehen wir fast schon ein bisschen in die Wertung, man muss erstens mal wissen, wo sind meine Laktatbereiche, weil das ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und man muss auch wissen, wie man also mit Laktat trainiert. So, genau. Habe ich übrigens bei Laura Philipp, glaube ich, mal gesehen, die macht das. Gerade so bei den Grundlagensachen, also dass das Blutlaktat dann nicht über 2 hinausgeht, also dass das wirklich ganz easy und ganz viel Grundlage ist. Da schaut sie da immer mal auch nach einer Stunde oder 2 Stunden auf dem Rad mal, was die Laktatwerte so machen. Fangen wir damit doch direkt an. Adrian, sinnvoll, ja oder nein? In deinen Augen. Willst du mit hier nicht weitermachen? Achso, ich dachte, aufgrund der Zeit bleiben wir bei 3. Okay, bestimmt sinnvoll, aber jetzt nicht so, wie du gesagt hast, nicht für jedermann. Also man muss was damit anfangen zu können und ich glaube jetzt einfach für so den Alltagsläufer ist es einfach zu aufwendig, ne? Das regelmäßig irgendwie zu überwachen, das mit ins Training zu nehmen. Ich glaube, dass so aus diesem Grund ist es eher was für Trainer beziehungsweise ne, Laktatdiagnostiker und so weiter und so fort. Von daher ja, aber halt nicht für jeden. Ja, also ich kann es mir, umso leistungsfokussierter man ist, oh Gott, ist das ein Wort, ich weiß es gar nicht, umso sinnvoller wird es wahrscheinlich, wenn man, wie gesagt, seine Laktatbereiche dann auch kennt. Ja, und daran interessiert ist, das anzuwenden. Ja, weil das Ding zu haben, ist eine Sache, aber das anzuwenden ist was anderes dann, ne, im tagtäglichen Training. Und du solltest natürlich im Optimalfall für sowas eben auch zu zweit sein. Und das muss ja auch gegeben sein, ne? Wenn du nicht irgendwie jede Einheit dann mit deinem Trainer machst oder mit einem Trainingskollegen, Kollegin, dann wird es eben auch schon schwierig. Von all den dreien, Ludwig, welches würdest du denn am ehesten sagen, ach, das würde ich doch mal ausprobieren, warum nicht? Also ich glaube, am sinnvollsten insgesamt finde ich schon, ist dieses Laktatmessgerät, weil das halt eine messbare Geschichte ist, und ich schließe mich dann natürlich an, das macht nur dann Sinn, wenn man auch weiß, was die Werte bedeuten und was die Schlussfolgerungen daraus sind. Also ich würde das auch nie irgendwie für mich einfach nur nehmen und gucken und dann ja googeln, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern ich würde es natürlich immer in einer Absprache mit einem Coach machen. Aber da finde ich es tatsächlich am sinnvollsten, weil da kann man halt bestimmte Entwicklungen erkennen und eben was Messbares hat man da. Und ich glaube, sowas nutzt man dann halt auch, wenn man schon Richtung Leistung geht, ne? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig und jetzt sind wir ja fast schon bei der allgemeinen Beurteilung. Wenn man vor lauter Equipment die eigentliche Tätigkeit nicht mehr machen kann, weil man es dann entweder falsch macht oder zu wenig macht oder sich dazu sehr ablenken lässt durch irgendwelche Tools und Gadgets und so weiter und dann das eigentlich Gesunde, nämlich die Tätigkeit, die Bewegung dann irgendwie verloren geht. Und deswegen ehrlich gesagt glaube ich, dass dieses Messgerät am sinnvollsten wäre. Am unsinnigsten glaube ich, wenn ich es überhaupt richtig verstanden habe, ist dieses dieser Stimmenverzerrer, also diese Nummer 2 da, das ist das Mundgerät da, weil es ja wohl verspricht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es einen verbessert, ne, ohne dass man jetzt irgendwie groß selber was machen muss. Und das finde ich ist der größte, ob es jetzt stimmt oder nicht, ist jetzt mal, sei jetzt mal dahingesagt, aber das geht halt am Sport vorbei, ne? Also das finde ich irgendwie, das finde ich albern. Die Laufmaus finde ich an sich ganz spannend, weil mich halt einfach interessieren würde, ob das irgendwas macht mit mir, was die Haltung angeht oder die Belastung auch beim Laufen. Das würde ich schon mal interessehalber ausprobieren. Das wirklich ins Training einzubauen, kann ich mir jetzt eher nicht so vorstellen. Vor allem, weil ich ja meistens tatsächlich meine rechte Hand mit einem Handheld, wo eine Flasche oder ein Handy drin ist, ohnehin schon belegt habe. Also wird es gar nicht anwendbar sein für mich. Mhm. Aber ja, genau. Lukas? Ja, ich kann mal ganz schnell über alle wischen. Das erste wäre absolut gar nichts für mich. Also das irgendwie, dann denke ich mir da auch wieder, das ist mir viel zu kompliziert, das da ständig zu machen, beziehungsweise das Laktatmessgerät, weil das jetzt so als erstes bei mir kam, also Nummer 3. Das wäre mir einfach, ich denke mir dann, wenn ich das Ding gerade sehe, also wir haben irgendwann mal gesagt, Laufsport ist einfach, man geht einfach raus und macht's. Und wenn man immer wieder irgendwas Neues erfindet, um den Sport immer wieder komplizierter zu machen, ja, das ist mir da ein bisschen zu viel. Die Laufmaus habe ich ja gesagt, also wenn sowas so Richtung Körperhaltung, Verbesserung geht und so, da, ja, ehrlich gesagt, muss ich sagen, bin ich da nicht so der Fan von, weil, wie ich sagte, ich finde, der Körper sucht sich schon seine eigene Position so ein bisschen, wenn er natürlich so ein bisschen mit Krafttraining und so darauf hinarbeitest. Und ich glaube, dann wirst du eher ein bisschen kontra, also wirst du ein bisschen gegenarbeiten gegen deinen Körper, der es eigentlich ja richtig machen will von dem, wie du dich quasi bewegst. Und dieses Mundstück, die Tabea hat uns noch ein Bild geschickt mit so einer Maske und ich finde solche Sachen eigentlich immer ganz spannend, wenn man es im Sport anwendet. Und Adrian kann ja gleich vielleicht noch was sagen, weil er hatte mal eine Maske gehabt, das hat er fürs Krafttraining benutzt. So ein Ding, finde ich, geht so in die ähnliche Richtung und ich verspreche mir da jetzt keine Wunderkondition davon, wenn ich es jetzt nach jedem Morgen und vor jedem zu Bett gehen mal benutze, aber sowas im Sport, ja, keine Ahnung, wäre vielleicht mal spaßig, das auszuprobieren, aber nichts, wovon ich mir große, große Wunder verspreche. Ja, also vielleicht für alle Zuhörerinnen, also das vierte Bild ist quasi auch nochmal so eine Atemmaske, die man aber beim Sport dann tragen kann. Vom Effekt her ist es ähnlich, deswegen habe ich gedacht, wir schieben es mal raus. Adrian, du hattest so ein Ding, hat es funktioniert? Glaube ich nicht, kann ich aber nicht sagen. Ich habe es ja nicht nachgeprüft gehabt. Es gab wohl Studien darüber, die sagen, also es soll ja ein Hypoxietraining animieren, aber die Ergebnisse waren gleich null. Okay. Also ein reines Mode. Reines Mode-Erscheinung. Ja. Und Laufmaus, wie fändest du das? Völlig überflüssig. Okay. Also ich muss wirklich sagen, von all diesen Sachen finde ich das, also wirklich sehr, sehr, sehr überflüssig. Ehrlich? Sowas wird sich überhaupt nicht durchsetzen. Also das ist einfach zu kompliziert für die Leute, sowas anzuwenden. Das ist einfach viel zu weit vom menschlichen Körper, als dass man das für irgendwie, das ist einfach zu unnatürlich. Also witzigerweise würde ich wahrscheinlich am ehesten die Laufmaus kaufen von allen drei Sachen, weil ich denke mir das so. Ich habe irgendwann mal am Anfang, wie jeder, ne, so Kinderkrankheiten und so, ich hatte ja immer Knieschmerzen beim Laufen und habe irgendwann halt angefangen, meine Füße zu trainieren und habe dadurch, dass ich meine Füße trainiert habe, auf einmal einen viel besseren Laufstil bekommen, weil häufig ist es ja so, man verändert an einer Stelle irgendwas und der ganze Körper passt sich dann entsprechend an, weil einfach irgendwo eine Schwachstelle ist. Und von daher finde ich die Idee der Laufmaus gar nicht mal so schlecht. Also ich könnte mir schon wirklich vorstellen, dass immer mal, gerade wenn man sagt, man geht mal ins Stadion, macht Intervalle, dass man die vielleicht doch auch mal einfach mitnimmt. Also das würde mich am ehesten interessieren, wie das funktioniert und ob das wirklich einen positiven Einfluss hat. Und so rein vom Gedanken her finde ich sie gar nicht mal so überflüssig. Also rein jetzt von der menschlichen Natur her, das machst du vielleicht 3, 4, 5 Mal und dann liegt das Ding in der Ecke und du machst es nicht mehr. So ist es halt fast mit jedem, beziehungsweise mit fast allen Sachen, die jetzt irgendwie nicht Laufschuhe oder Uhr sind, weil das essentiell ist. Alles, was nicht essentiell ist, gerät irgendwann einfach in Vergessenheit oder man verliert daran Interesse. Deshalb. Ja. Ich glaube, das hätte bei mir den ähnlichen Effekt wie das Lauf-ABC. Das Lauf-ABC ist auch sowas, das sollte man eigentlich machen, weil es halt einfach verbessert und so, aber du kannst es nicht wirklich messen. Und mir fällt es echt schwer, das Lauf-ABC zu machen, um mich immer wieder daran zu erinnern, ach ja, das musst du auch noch machen und mich dann auch dazu zu zwingen und so, weil es dann einfach irgendwie, also es gehört nicht logisch dazu zum Laufen. Man muss sich da halt zusätzlich praktisch dazu zwingen, sage ich jetzt mal. Und Lauf-ABC ist ja nun wirklich einfach vom Aufwand, ne? Du musst dann einfach das Lauf-ABC machen, bist ja eh schon auf der Bahn, so ungefähr. Aber alles, was du irgendwie zusätzlich mitnehmen musst, besonders anlegen musst, vielleicht auch pflegen musst dann letztendlich ja auch noch und so weiter, ist, glaube ich, für mich auch irgendwie ein zu viel. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch kurz sagen, was ich eigentlich dachte, dass eine Laufmaus ist, weil das wiederum hätte ich schon gerne gehabt, weil als Tabea uns nämlich geschrieben hat, sie möchte über eine Laufmaus sprechen, dachte ich, die Laufmaus ist dieses Teil, das es jetzt gibt, seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren oder so für den kommerziellen Gebrauch, wo man praktisch eine Pace sich einstellt und dann läuft es einen, das ist so ein kleines Gerätchen, das auf der Bahn vor einem wegläuft auf dem Track. Ich weiß nicht, wie das gesteuert wird. Und dann praktisch eine bestimmte Pace vor dir weg, also dein persönlicher Pacer sozusagen auf der Laufbahn, ne, so ein kleines Gerät. Und dann stellst du ein Pace 3.30 oder 3.15 oder so und dann musst du an dem Ding dranbleiben. Und das wäre eine coole Laufmaus eigentlich. Das wäre auch ein guter Name, muss ich sagen, dafür. Und das hätte ich tatsächlich gerne. Aber, jetzt aber würde man das dann immer mitnehmen? Nochmal, Tabea? Würde man das dann immer mitnehmen? Ja, auf die Bahn vielleicht schon. Also natürlich auf der Straße macht es keinen Sinn, da funktioniert es auch, glaube ich, gar nicht. Aber das vielleicht, das machst du ja auch nicht jedes Mal, aber für ein Tempotraining oder so, das könnte ich mir vielleicht schon vorstellen. Das müsste man andersrum angehen. Das müsste der Betreiber der Laufbahn musste oder das so anschaffen. Dann ja. Ist es immer stimmt. Da. Dann brauchst du es nicht stimmt. Mitnehmen, dann ist es halt da. Aber sowas gibt es auch im Pferderennen. Dann kannst du eine Stunde buchen oder so. Sowas gibt es beim Pferderennen. Oder Hunderennen, glaube ich, ist das, wo du so ein mechanischer Hase um die Stadionbahn in einem gewissen Tempo lang flitzt. Und sowas könnte man ja, wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Sowas lässt sich ganz einfach für eine Bahn bauen. Das ist eigentlich kein bauen schon, aber ich meine, das geht ja dann immer ums Geld. Aber ich fand Tabeas Einwand ganz gut, wo sie sagte, nimmst du das immer mit. Und ich glaube, im Endeffekt wird es am Endeffekt, jetzt habe ich schon zweimal Endeffekt gesagt, wird es aufs Essentielle runtergebrochen. Man nimmt seine Laufschuhe mit, man nimmt seine Uhr mit, wenn man die braucht. Manche brauchen die auch nicht und dann geht's los. Und ich glaube, man kann Spielereien und so gerne alles dabei haben, aber ich habe ja zu Anfang erzählt, dass ich heute mit dem Fahrrad, also mit dem Rennrad zur Arbeit gefahren bin und ich habe 5-6 Mal gestern Abend überlegt, hast du alles, habe ich alles eingepackt? Weil man muss ja erstmal denken, man braucht alles fürs Fahrrad, man muss das ja schon mal bereitlegen, dann braucht man die Sachen für die Arbeit ja noch, da brauche ich ja sogar den Schlüssel für die Arbeit, damit ich überhaupt reinkomme, durch die Tür. Also das sind also, ich war gestern so verwirrt und dass ich so verwirrt war, habe ich vergessen, weil ich mir noch keinen gekauft hatte, habe ich mir den Getränkehalter vom Mountainbike umzubauen aufs Rennrad vergessen und dann hatte ich kein Getränk dabei und sozusagen, was dann natürlich sehr ärgerlich war, aber ich habe mich halt geärgert, weil man dann so viel im Kopf hat, was muss ich alles mitnehmen, was brauche ich alles, das ist halt wie gesagt, dann brechen wir das lieber auf das Essentielle runter und man braucht wieder eine Laufmaus, noch ein... Ja, wobei beim Radfahren ist das ja alles essentiell. Ja, das stimmt, man braucht ja das Rad. Ja, das ist schon, aber das ist halt auch, wenn ich so damit gelaufen wäre, wäre es einfacher gewesen für mich, glaube ich. Also ich bin schon froh, wenn ich alle Geräte, die ich mitnehmen muss, dass die alle geladen sind. Das ist für mich schon die Master-Challenge, dass alle Akkus voll sind und nichts irgendwie auf der Strecke plötzlich flöten geht. Das ist für mich eigentlich jeden Morgen so die Grundsatzfrage. Ist alles geladen? Inklusive der eigene Körper. Ja, dazu zählen schon mal die Bluetooth-Kopfhörer, das Handy, dann, genau. Dann noch die Laufmaus. Die Uhr. Die Uhr. Der Stride, wenn man einen hat. Also ein Footpod. Ja. Ja. Ja, nee, also ich finde generell, ich finde sowas immer spannend, was man so alles machen kann. Ob es dann am Ende sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt dann doch irgendwann mal in den Bereich komme, wo man nicht mehr so mir nichts, dir nichts, immer mit jedem Lauf, den man macht, eine neue Bestzeit aufstellt, so sag ich mal, so langsam komme ich ja da rein. Finde ich so Geschichten schon immer spannend, einfach weil Selbstoptimierung im Sport ist halt einfach ein Ding, machen wir uns nichts vor und zumindest mal drüber nachdenken, natürlich immer Augenzwinkern auch, ne? Aber gerade mit der Laufmaus, wenn sie mich sponsern würden, ich würde nicht nein sagen. Ob ich 80 Euro dafür ausgeben würde, I doubt it. Aber gut. Also ich muss mal an der Stelle sagen, wenn ich jemand bin, der läuft und ambitioniert läuft und irgendwie Interesse daran hat, mich selbst zu optimieren, ne, und vielleicht auch ein paar Werte rauszubekommen oder so, dann glaube ich fast, wäre es sinnvoller, sich zu überlegen, diese, weiß nicht, was das alles zusammen kosten würde, aber das Geld zu nehmen und sich vielleicht mal irgendwie von dem Coach beraten zu lassen. Ne? Es gibt ja viele Coaches, ich kenne ein paar persönlich, die man auch einfach fragen kann. Das kostet dann auch ein bisschen Geld. Man kann ja irgendwie Probestunden nehmen oder mal eine Stunde Gespräch oder sowas, um dann mal wirklich mit einer Person auch über sich selbst individuell zu sprechen. Und dann weiß ich vielleicht auch, wie ich so ein Gerät nutzen muss oder vielleicht auch eben gar nicht nutzen muss, weil es nichts für mich ist. Also ich glaube, es ist fast sinnvoller, bevor ich mir jetzt so eine Laufmaus kaufe, mich mit einem Coach mal auszutauschen, was eigentlich so die Grundprinzipien der Laufökonomie sind oder die richtige Haltung oder was da wichtig ist für den Körper und so und welche Übungen es vielleicht auch gibt, um das zu verbessern, ohne dass ich mir jetzt irgendwelche vielversprechenden Gadgets da dazulegen muss. Ich glaube, das ist besser investiert, Und deswegen, ja, man sollte vielleicht erstmal wirklich an die Basis gehen, bevor man sich irgendwelche coolen, fancy Ausrüstungssachen für teures Geld zulegt. Ja, wobei, also ich muss sagen, also es gibt wirklich so ein paar Sachen auf dem Markt, wo ich sage, okay, das ist doch schon ganz schön interessant, ohne dass ich jetzt sage, oh, das muss ich jetzt haben, das muss ich mir kaufen. Und zwar zum einen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Super Sapiens Messgerät, das ist halt so ein weißer Chip, den macht ihr am Oberarm fest und der bleibt dran. Und alles, was ihr machen müsst, ist halt mit dem Handy dran gehen und der misst euren Glukosespiegel im Körper. Es ist aber nicht für medizinische Zwecke gedacht, es ist rein wirklich für Athleten gedacht und man kann sehr gut darüber wohl auch die Ernährung steuern. Das ist so das eine, das finde ich schon irgendwie interessant, wenn man so auf diesem Level, ne, seine Ernährung steuern kann. Das andere ist dieses Whoop Armband. Das finde ich auch super interessant, weil man damit wirklich sehr wichtige Sachen überwachen kann, ne, und zwar die Regeneration, die Belastung, ne, das zeigt dir ganz genau, ne, wenn du jetzt irgendwie morgen aufgewacht bist, die zeigt dir, wie viel Regeneration, ne, beziehungsweise wie viel Regeneration du brauchst oder wie erholt du bist, so je nachdem. Und das sind so Sachen, die, wo ich sage, okay, das ist irgendwie doch schon sinnvoll, ne? Und ich meine, gerade die Läufer unter uns, die sind ja die Dauer Uhrenträger. Und so ein Whoop Handgelenk Dingens sieht ja auch irgendwie schick aus und das braucht man auch nicht ausziehen. Wonach misst die das oder der das? Nach der Herzfrequenz oder wonach? Ich muss dir sagen, so genau habe ich mich mit dem Ding auch nicht befasst. Also es ist ja auch nichts, was ich mir jetzt irgendwie kaufen will. Man hört das halt immer wieder und man sieht das auch immer wieder, dass gerade im Profisportbereich, dass einige Athleten benutzen. Wenn man jetzt bei Strava irgendwelchen Profiathleten folgt, da werden auch die Sachen irgendwie, gerade ich hab da einen Radsportler, da werden die Whoop-Daten auch irgendwie sofort an Strava auch übermittelt, dann sieht man das halt immer wieder. Aber wie das alles funktioniert, damit habe ich mich zu wenig halt auseinandergesetzt. Das wäre dann vielleicht für mich interessant, wenn ich sage, okay, ich würde es halt gerne ausprobieren. Aber das ist halt nichts, wo du jetzt sagst, okay, ich lege jetzt dafür irgendwie so und so viel Geld hin, sondern du mietest das. Du bezahlst monatlich dafür. Ah, okay. Ja, weil die Garmin 945, die der Ludwig hat, die kann das ja zumindest auch. Also ist nee, also das kann, also das, was diese Whoop Gerät kann, also das kann keine Uhr. Das man musste sich da mal vielleicht genauer einlesen. Ich habe das jetzt so reingeworfen, ohne jetzt irgendwie da jetzt mich darauf vorzubereiten, deshalb kann ich es halt nicht genau sagen, aber wie gesagt, also gerade Schlaferholung und Belastung, das wird halt so auf diese Art und Weise gemessen, die halt noch keine Garmin, Suunto, Polar oder sonst was machen kann. Also da muss ich auch sagen, da richte ich mich auch nicht wirklich danach. Also ich spreche jetzt von der Garmin-Funktion. Was ganz interessant ist, halt zu sehen, wie oft man sich so nachts bewegt. Das kann man da ganz gut ablesen. Aber wie erholsam der Schlaf jetzt ist, das weiß ich nicht, ob man das wirklich ablesen kann. Ich finde es auch immer ganz lustig, wenn ich dann zum Beispiel morgens ein relativ hartes Training habe und dann halt den Rest des Tages nicht mehr trainiere. Dann kommt irgendwann gegen 18 Uhr oder so die Meldung, super Erholungstag, du hast dich gut regeneriert. Und ich denke mir so, what? Mir tun die Beine noch weh, Alter, ne? Was soll das? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde die Uhr sehr, sehr gut für meine Zwecke, aber ich glaube, so diese ganzen Add-on-Sachen, die man da ablesen kann, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, ob das wirklich so alles für bare Münze genommen werden kann, so mit Schlafüberwachung und ich weiß gar nicht, Live-Battery-Funktion gibt es da noch und so. Das ist alles interessant von Tendenzen her, also die Tendenzen, glaube ich, kann man da schon ganz gut ablesen, aber mit Werten wäre ich da vorsichtig, mit absoluten. Ja, ich finde auch so eine Uhr, also ich habe ja jetzt sozusagen das Flaggschiff ja von Garmin, muss ich dazu auch sagen, aber ich finde auch, da sind viele Funktionen, die finde ich einfach überflüssig. Ja? Da gibt es zum Beispiel diese Prognose, wie schnell ich meinen Marathon laufen würde, ja. Was totaler Quatsch ist, weil dann hätte ich meinen Marathon jetzt zum Beispiel auch unterboten, den ich jemals gelaufen bin. Das ist halt, wo ich manchmal denke, also dann konzentriert euch doch auf das, was ihr gut könnt. Und die haben viele Sachen, die so wirklich gut können. Ja? Und dann ist das zwar da, aber ja, nutzen tut man das nicht, weil man sich auch nicht darauf verlassen kann. Das sieht man ja auch. Was ich aber noch zu diesem Armband sagen wollte, ich weiß nicht, die anderen zwei hier werden sich wahrscheinlich nicht so gut dran erinnern, aber vielleicht Adrian, es gab mal ein Armband, das war einfach nur ein Armband. Ja. Da hat die eine Firma dafür, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß, die so richtig Werbung gemacht. Gleichgewicht. Genau, also Gleichgewichtsarmband. Und ich habe, da war ja, das, ich weiß nicht, wie lange ist das her, 10 Jahre oder sowas, keine Ahnung. Mega Hype. Genau, und da waren viele Sportler, die dafür Werbung gemacht haben und so, und die haben das getragen. Und ich habe gedacht, so viele Leute tragen das und wie kriegen die das hin, dass man mehr Ausgeglichenheit und so. Und irgendwann, war das nicht das mit diesen Magneten? Kein, weil, also zwei Magnete vorne dran waren. Ich glaube, ich weiß, was das war. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal durch Zufall mitbekommen, dass sie verboten bekommen haben, damit solche Werbung zu machen, weil das irreführend ist und ihr Gerät das überhaupt nicht. Oder dass es einfach ein schinkenmales Armband ist. Das macht überhaupt keine Ausgeglichenheit oder sonst was. Das einfach, war einfach ein schinkenmales Armband, womit die einfach Fake-Werbung gemacht haben. Und ich habe gesagt, also das ist so echt so. Und wie so viele Sportler dafür Werbung gemacht haben und so. Das, ich war so enttäuscht davon. Ich habe eigentlich, ich wollte es nie kaufen oder sowas, aber ich fand das immer so, wie funktioniert diese Technik dahinter? Ich hatte es ja auch nie in den Arm gehabt, könnte ja irgendwelche Technik da drin sein, weißt du? Aber ich meine, heutzutage ist das ja vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeschritten, aber gut. Kennt ihr noch diese Gefühlsringe? Ja. Die es früher gab? Nee, die kenne ich nicht mehr. Das war so ein Ding, da war so eine, ja, da war so eine Farbflüssigkeit drin und die hat sich dann mit deiner Stimmung gewechselt. Die konntest du immer auf alle möglichen Jahrmärkten kaufen. Ich bin da total drauf abgefahren als Kind. Ich hatte auch ganz viele davon. Und dann hast du immer auf diesen Ring geguckt und so, ah, ich bin glücklich, ah, ich bin traurig, so mit 7 Jahren, keine Ahnung. Also, ja. Es gibt auch viel Hokuspokus da draußen. Ich habe dieses Gleichgewichtsarmband gerade gegoogelt und ich muss leider sagen, ich hatte 2 davon. auf jeder Seite eins. Und wenn man das nämlich jetzt, also das, wenn man das beschreibt, ist es noch viel absurder, weil das ist ja im Prinzip so ein Gummiband einfach gewesen. Genau. Und dann war in der Mitte ein ganz kleines Hologramm und da war irgendwas drin. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Ich fand, das hat ganz cool ausgeschaut. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren soll. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und genau das war meine... Da, wie soll das denn funktionieren? Ja, aber das ist ja nicht wichtig. Das Wichtigste an der Geschichte ist halt das, dass die damit Haufen Kohle gemacht haben. 30 Euro hat es gekostet damals. Ja. 30 Euro. Und in Amerika war das der Hit. Eben. Also du hast in jede amerikanischen Sportart, hast du jeden amerikanischen Profisportler damit gesehen. Und dann kannst du dir vorstellen, dass auch natürlich die Fans der Mannschaften und der Spieler das auch tragen. Also die haben, die Jungs sind aus dem Markt, aber die haben ausgesorgt. Davon kann man ausgehen. Und damit das Ziel erfüllt. Das sind Mineralien mit negativen Ionen angereichert, heißt es hier in der Werbung. Also dann ist ja klar, dass es, wie es funktioniert, ne? Ist ja jetzt wirklich jedem klar. Ja, also Ionen, Kationen und dann Magnete. Ja. Ich habe mal Chemie irgendwas studiert übrigens. Ich war damals sehr enttäuscht, dass so viele, nicht dass es, ich habe mir schon gedacht, irgendwie kann das ja nicht funktionieren, aber dass so viele Leute, wo man vielleicht auch aufschaut, dass die halt alle dafür Werbung gemacht haben. Ich weiß noch, Kelly Slater hat dafür Werbung gemacht und die ganzen NBA-Stars haben das getragen und so. Und natürlich will man dann halt auch sowas haben, aber ich habe immer gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ich wusste, dass es einfach Bullshit ist. So, im Grunde wusste ich es, aber ich habe dann immer gedacht, wenn so viele Leute das tragen, die Profisportler sind. Aber, das ist vielleicht doch kein Bullshit. Ja, dann könnte es ja irgendwas dran sein, aber ich habe die Funktion einfach nie verstanden und das hat mich schon immer stutzig gemacht und von daher habe ich es mir halt dann nicht gekauft und dementsprechend war dann auch der Hype schnell vorbei, nachdem sie dann die Werbung davon, wie sie es zu bewerben haben, entzogen bekommen haben. Aber ja, überraschenderweise sind sie auch heute deutlich günstiger als früher. Okay. Ich weiß nicht warum. Aber danke, Tabea, dass für diesen Ausflug in die Vergangenheit und diese schlechte Stimmung wieder. Nein, Quatsch. Nein, also ich finde, es ist ja vielleicht auch ganz, ja, eigentlich auch ein Paradebeispiel dafür, was das alles soll auch. Ne? Also ich meine, ich habe das jetzt schon auch mitgebracht, dass man mal drüber diskutieren kann. Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Und ich, wie gesagt, es sind ja jetzt keine Magnetarmbänder, um da den Bogen vielleicht mal zu schlagen. Bei der Laufmaus weiß ich es nicht. Man hält sie einfach nur in den Händen. Von daher, ich bin da noch nicht ganz überzeugt. Genau, also das würde ich tatsächlich auch gerne mal probieren. Bei dem Atemdingens, da habe ich auch mal auf der Internetseite geguckt. Da kamen sie sogar mit einer Studie um die Ecke, wo total die Besserung wohl da war. Ich habe die Studie angefangen zu lesen, habe gesehen, dass die Studie durchgeführt wurde an einem 27-jährigen männlichen Probanden. Dann habe ich aufgehört zu lesen, weil ich dachte, das ist halt einfach Bullshit. Wieso? Aber ist doch repräsentativ. Ja, absolut. Voll. Nein, aber also klar hat es auf jeden Fall ja auch seine Daseinsberechtigung, da es aus der Medizin kommt. Laktat ist und bleibt natürlich immer noch Thema, gerade Laktat Steady State. Und ich glaube, man muss einfach auch für sich gucken, was eine Bereicherung fürs eigene Training sein kann. Ihr seid ja alle alt genug, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt hiermit jetzt entscheiden. Wir haben da unsere Meinung mal zum Besten gegeben. Wenn jemand eine Laufmaus hat, schickt mal bitte Erfahrungsberichte rüber. Das würde mich wirklich am meisten interessieren. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier mitzuraten. Genau. Dann würde ich sagen, bleibt mir eigentlich nur noch eins. Wenn ihr eh schon in eurem Handy seid und Instagram offen habt, weil ihr dem tollen Wechselzone-Kanal folgt, dann geht doch noch mal kurz bei iTunes rein. Lasst uns mal 5 Sterne da. Das hilft einfach allen anderen, unseren Podcast zu finden. Das ist super. Und hilft uns natürlich auch. Ihr könnt uns bei Patreon unterstützen. Ihr könnt bei YouTube mal vorbeischauen. Ihr könnt in den Strava-Club kommen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Es gibt sogar eine Facebook-Gruppe. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Jungs, liegt euch noch was auf dem Herzen? Bin müde. Ich würde vielleicht noch kurz sagen, dass ich mir wünsche, dass viele Unterstützerinnen finanzieller Art für den Grenzenloslauf noch zustande kommen. Ich weise nochmal auf das Spendenkonto hin für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Es gibt einen Moneypool über PayPal, wir haben das in den Shownotes verlinkt. Ihr werdet sicherlich jetzt gerade auch schon zugespammt auf meinem Instagram-Kanal oder sonstigen Kanälen damit, aber es ist wirklich für einen guten Zweck. Von mir aus dürft ihr auch einfach warten und gucken, ob ich es geschafft habe, und wenn ich es geschafft habe, spendet ihr was, das wäre doch ein cooler Deal, dann bin ich noch motivierter. Es wird sicherlich einen kleinen Nachbericht geben, vielleicht kriege ich auch noch irgendwie Heiko vors Mikrofon gezerrt danach, damit er dann erzählt, wie es wirklich war. Dann redet ihr endlich miteinander. Dann reden wir endlich wieder miteinander, genau. Genau, so sieht's aus. Da wünsche ich mir natürlich viel Unterstützung und ich bin gespannt, ob ich es schaffe und wie ich es schaffe. Ja, Ludwig, dir viel Glück. Halte durch. Danke. Denk an die Kinder. Danke. Ja, das tue ich in der Tat. Adrian. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Okay, alles klar. Dann entlassen wir euch. Einen schönen Tag, Wochenende, whatever. Tschüssi. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.